Frühjahr 1624. Seit 6 Jahren verwüstet der große Glaubenskrieg Deutschland. Von nah und fern eilen die Händler und Marketender in das neue Kriegsgebiet, um ihre Geschäfte zu machen. Ihr Hauptleut, lasst die Trommel ruhen und lasst euer Fußvolk halten an. Mutter Courage, die kommt mit Schuhen, in denen's besser laufen kann. Mit seinen Läusen und Getieren, Bagage, Kanone und Gespann, soll es euch in die Schlacht marschieren, so will es gute Schuhe haben. Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ, der Schnee schmilzt weg, die Toten ruhen. Und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken nun. Ihr Hauptleut, eure Leut marschieren, euch ohne Wurscht nicht. Lass die Courage sie erst kurieren, mit Wein von Leibs und Geistesnot. Kanonen auf den leeren Mägen, ihr Hauptleut, das ist ungesund. Doch sind habt unseren Segen und führt sie in den Höllenschlund. Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ, der Schnee schmilzt weg. Der Marketenderin Anna Vierling, bekannt unter dem Namen Mutter Courage, kommt ein Sohn abhanden. Feldwebel, wie soll man sich hier eine Mannschaft zusammenlesen? Ich denke schon mitunter an Selbstmord. Bis zum 12. soll ich dem Feldhauptmann 4 Fähnlein hinstellen. Und die Leute hier herum sind so voll Bosheit, dass ich keine Nacht mehr schlaf. Hab ich endlich einen aufgetrieben und schon durch die Finger gesehen und mich nichts wissen gemacht, dass er eine Hühnerbrust hat und Krampfadern. Ich habe ihn glücklich besoffen, er hat schon unterschrieben. Ich zahle nur noch den Schnaps, er tritt aus. Ich hinterher zur Tür, weil mir was schwant. Richtig, weg ist er wie die Laus unterm Kratzen. Da gibt's kein Manneswort, kein Treu und Glauben, kein Ehrgefühl. Ich habe hier mein Vertrauen in die Menschheit verloren, Feldwebel. Man merkt, hier ist zu lang kein Krieg gewesen. Wo soll da Moral herkommen, frag ich. Frieden, das ist nur Schlamperei. Erst der Krieg schafft Ordnung. Die Menschheit schießt ins Kraut im Frieden. Mit Mensch und Vieh wird herumgesaut, als wär's gar nix. Jeder frisst, was er will, einen Ranken Käse aufs Weißbrot und dann noch eine Scheibe Speck auf den Käse. Wie viele junge Leute und gute Gäul diese Stadt da vorne hat, weiß kein Mensch, es ist niemals gezählt worden. Ich bin in Gegenden gekommen, wo kein Krieg war, vielleicht 70 Jahre. Da hatten die Leute überhaupt noch keine Namen. Die kannten sich selber nicht. Nur wo Krieg ist, gibt's ordentliche Listen und Registraturen, kommt das Schuhzeug in Ballen und das Korn in Säck, wird Mensch und Vieh sauber gezählt und weggebracht, weil man eben weiß, ohne Ordnung kein Krieg. Wie richtig das ist. Wie alles Gute ist auch der Krieg, am Anfang halt schwer zu machen. Wenn er dann erst floriert, ist er auch zäh. Dann schrecken die Leute zurück vorm Frieden, wie die Würfler vorm Aufhören, weil dann müssen's zählen, was sie verloren haben. Aber zuerst schrecken's zurück vorm Krieg. Er ist ihnen was Neues. Du, da kommt ein Planwagen. Zwei Weiber und zwei junge Burschen. Halt die Alte auf, Feldwebel. Wenn das wieder nix ist, stell ich mich nicht weiter in den Aprilwind hin, das sage ich dir. Halt! Guten Morgen, Herr Feldwebel. Guten Morgen, ihr Leute. Wer seid ihr? Geschäftsleut. Wohin gehört ihr Bagage? Zweites finnisches Regiment. Wo sind eure Papiere? Papiere? Das ist doch die Mutter Courage. Nie von gehört. Warum heißt sie Courage? Courage heißt sie, weil sie durch das Geschützfeuer von Riga gefahren ist mit 50 Brotlaib im Wagen. Sie waren schon ein bisschen angeschimmelt. Es war höchste Zeit. Ihr habt keine Wahl gehabt. Keine Witze, du. Wo sind die Papiere? Das ist ein Messbuch aus Altötting zum Einwickeln von Gurken. Das ist eine Landkarte aus Mähren. Gott weiß, ob ich je dorthin komme, sonst ist sie für die Katz. Und hier habe ich es besiegelt, dass mein Schimmel nicht die Maul- und Klauenseuch gehabt hat. Leider ist er mir umgestanden, hat 14 Gulden gekostet. Aber nicht mich, Gott sei Dank. Ist das genug Papier? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich werde dir deine Frechheit austreiben. Du weißt, dass du eine Lizenz haben musst. Sie reden Sie anständig mit mir. Und sagen Sie mir nicht von meinen halbwüchsigen Kindern, dass ich sie auf den Arm nehmen soll. Das gehört sich nicht. Ich hab nichts mit ihnen. Meine Lizenz beim zweiten Finischen ist mein anständiges Gesicht. Und wenn sie es nicht lesen können, einen Stempel lasse ich mir nicht draufsetzen. Feldwebel, ich spüre einen unbotmäßigen Geist heraus bei der Person. Im Lager, da brauchen wir Zucht. Ich hab gemeint, Würst. Name! Anna Vierling. Also, dann heißt's ihr alle Vierling. Wieso? Ich heiß Vierling, die nicht. Ich denke, das sind alles Kinder von dir. Na, sind's auch. Aber müssen's deshalb alle gleich heißen? Der zum Beispiel heißt Eilif Noyoki. Warum? Sein Vater hat immer behauptet, er heißt Moyoki oder Koyoki. Der Junge hat ihn noch gut im Gedächtnis, nur das war ein ganz anderer, den er im Gedächtnis hat. Ein Franzos mit einem Spitzbart. Aber sonst hat er vom Vater die Intelligenz gehabt. Er konnte einem Bauern die Hosen vom Hintern ziehen, ohne dass der was gemerkt hat. Und so hat eben jedes von uns seinen Namen. Was, jedes einen anderen? Na, Sie tun gerade, als ob Sie das nicht kennten. Dann ist der wohl ein Chineser. Falsch. Ein Schweizer. Nach dem Franzosen. Nach was für einem Franzosen? Ich weiß von keinem Franzosen und bringen Sie es nicht durcheinander, sonst stehen wir heute Abend noch da. Ein Schweizer, heißt aber Feosch. Ein Name, der nichts mit seinem Vater zu tun hat, der hieß ganz anders und war Festungsbaumeister. Nur versoffen. Wie kann er da Feosch heißen? Ich möchte Sie nicht beleidigen, Herr Feldwebel, aber Fantasie haben Sie nicht viel. Er heißt natürlich Feosch, weil... Als er kam, war ich mit einem Ungarn. Bei dem war es gleich. Der hatte schon den Nierenschwund, obwohl er nie einen Tropfen angerührt hatte. Ein sehr redlicher Mensch. Der Junge ist nach ihm geraten. Aber der war doch gar nicht der Vater. Aber nach ihm ist er geraten. Ich heiße ihn Schweizer Kass. Die da heißt Katrin Haupt. Eine halbe Deutsche. Eine nette Familie, muss ich sagen. Ja, ich bin mit meinem Planwagen durch die halbe Welt gekommen. Das wird alles aufgeschrieben. Ihr solltet lieber Jakob Ochs und Esau Ochs heißen, weil ihr doch den Wagen zieht. Aus dem Gespann kommt ihr wohl nie raus, was? Mutter, darf ich ihm aufs Maul hauen? Ich möcht's gern. Und ich untersag dir's, stehen bleibst. Und jetzt, meine Herren Offiziere, wie wär's? Brächten Sie nicht eine gute Pistolen? Oder eine schöne Schnullen. Sie, die Ihre ist aber schon sehr abgewetzt. Ich brauch was anderes. Ich sehe, die Burschen sind wie die Birken gewachsen. Runde Brustkästen. Stämmige Haxen. Warum drückt sich das vor dem Heeresdienst, möchte ich wissen? Nichts zu machen, Herr Feldwebel. Meine Kinder sind nicht fürs Kriegshandwerk. Aber warum nicht? Das bringt Gewinn, das bringt Ruhm. Stiefel, verramschtes Weibersache. Tritt einmal vor, lass dich mal anfühlen, ob du Muskeln hast und eine Muskete tragen kannst oder ob du ein Hühnchen bist. Ein Hühnchen, Lisa? Wenn einer ihn scharf anschaut, möchte er umfallen. Und ein Kalb dabei erschlagen, wenn eins neben ihm stimmt, wie wenn ein Baum umfällt, was? Willst ihn wohl in Ruhe lassen? Der ist nichts für euch. Er hat mich grob beleidigt und von meinem Mund als eine Maul gerät. Wir zwei gehen doch ins Feld und tragen die Sache aus unter uns Männern. Selbsthaderlump, dich kenne ich. Nix wie raufen. Messerhader, stechen möchte. Ich zieh's ihm aus wie ein Milchzahn. Komm, Bürschchen, komm. Keine Gewalt, Bruder. Was hast du gegen den Heeresdienst? War sein Vater nicht Soldat und ist anständig gefallen? Das hast du selber gesagt. Gefallen ist er. Und der ist ein halbes Kind. Ihr wollt ihn mir zur Schlachtbank führen. Ich kenne euch. Ihr kriegt 5 Gulden für ihn. Probiert's nur und stellt ihn. Ich stech euch nieder, ihr Lumpen. Ich werd's euch geben, Krieg mit ihm führen. Wir verkaufen ehrlich Leinen und Schinken und sind friedliche Leute. Das sieht man an deinem Messer, wie friedlich ihr seid. Überhaupt, du sollst dich was schämen. Vettel, gib das Messer weg. Vorher hast du eingestanden, du lebst vom Krieg. Denn wie willst du sonst leben? Von was? Aber wie soll Krieg sein, wenn es keine Soldaten gibt? Das müssen nicht meine sein. So, den Butzen soll dein Krieg fressen und die Birne soll er ausspucken. Deine Brut soll dir fett werden vom Krieg, aber ihm gezinst wird nicht. Er kann schauen, wie er zu seiner Sache kommt. Wie? Heißt dich Courage? Und fürchtest den Krieg? Deinen Brotgeber? Deine Söhne fürchten ihn nicht. Das weiß ich von ihnen. Ich fürchte keinen Krieg. Und warum auch? Schaut mich an. Ist mir das Soldatenlos schlecht bekommen? Ich war mit 17 dabei. Du bist noch nicht 70. Ich kann's erwarten. Ja. Unterm Boden vielleicht. Willst du mich beleidigen? Sagst du, ich sterb? Und wann's die Wahrheit ist? Wenn ich sehe, dass du gezeichnet bist, wenn du dreinschaust wie eine Leiche auf Urlaub, hey? Sie hat das zweite Gesicht, das sagen alle. Sie sagt die Zukunft voraus. Dann sag doch mal dem Herrn Feldwebel die Zukunft voraus. Es möchte ihn amüsieren. Ich halt nichts davon. Helm. Das bedeutet nicht so viel wie ein ins Gras scheißen. Nur, dass ich was zum Lachen hab. Katrin, Eilif, Schweizer Kass. So möchten wir alle zerrissen werden, wenn wir uns in den Krieg zu tief einlasseten. Ich werde sie ausnahmsweise das Los gratis ziehen lassen. Hier mal ich ein schwarzes Kreuz. Schwarz ist der Tod. Und den anderen lässt sie leer, und siehst jetzt du? Jetzt falte ich sie zusammen und jetzt schüttle ich sie durcheinander. So wie wir alle gemischt sind vom Mutterleib her. Und jetzt siehst du und weißt Bescheid. Blödsinn, nicht als ein Augen auswischen. Ich nehme nicht jeden. Ich bin bekannt für wählerisch. Ein schwarzes Kreuz hat er gezogen. Hin geht er. Lass du dich nicht ins Boxhorn jagen. Für jeden ist keine Kugel gegossen. Du hast mich beschissen. Das hast du dich selber an dem Tag, wo du Soldat geworden bist. Aber ich muss mich dummeln. Alle Tag ist nicht Krieg. Wir müssen weit. Aber deinen Bankert nehmen wir mit. Der wird uns Soldat. Ich möchte schon werden, Mutter. Das Maul hältst du, finnischer Teufel. Der Schweizer Kass will jetzt auch Soldat werden. Das ist mir ja ganz was Neues. Ich sehe schon, ich werde euch die losziehen lassen müssen. Euch allen dreien. Ist gegen uns gesagt worden, dass es fromm zugeht im schwedischen Lager. Aber das ist üble Nachricht, damit man uns schadet. Gesungen wird nur am Sonntag. Eine Strophe. Und nur, wenn einer eine Stimme hat. Da, fisch dir dein Los raus, Eilif. Da hast du's. Ein Kreuz. Wenn er ein Soldat wird, muss er ins Gras beißen. Das ist klar. Er ist zu kühn nach seinem Vater. Wenn du dir die Hosen machst, werde ich mich an deinen Bruder halten. Und jetzt kommst du, Schweizer Kass. Bei dir fürchte ich weniger. Du bist redlich. Oh, warum schaust du so sonderbar auf den Zettel? Bestimmt, er ist leer. Es kann nicht sein, dass dein... Ein Kreuz. Oh, Schweizer Kass, du sinkst dahin, wenn du nicht redlich bist, alle Zeit, wie ich dich's gelehrt habe von Kindesbeinen an. Schau her, Feldwebel, ob's nicht ein schwarzes Kreuz ist? Ein Kreuz ist's. Ich verstehe nicht, dass ich eins gezogen habe. Ich halte mich immer hinten. Katrin, sei nicht so gutmütig. Sei's nie mehr. Ein Kreuz steht auch über deinem Weg. So, und jetzt wisst ihr's alle drei. Seid recht vorsichtig, ihr habt's nötig. Und jetzt steigen wir rauf. Ich fahr weiter. Mach was. Ach, mir ist gar nicht wohl. Verwickelt sie in einen Handel. Du kannst dir die Schnalle ja wenigstens anschauen, Feldwebel. Die guten Leute leben vom Geschäft. Hier! Der Feldwebel will die Schnalle kaufen. Schnallen? Einen halben Gulden. Wert ist so eine Schnallen? 2 Gulden. Sie ist nicht neu. Aber da ist so ein Wind. Ich muss das in Ruhe studieren. Vielleicht ist sie einen halben Gulden wert. Es ist Silber? Solide 6 Unzen. Da wär's ein halber Gulden. Und dann heben wir einen unter Männern. Ich hab Handgeld bei mir. Komm! Ich verstehe es nicht, dass ich ein Kreuz gezogen habe. Ich halte mich immer hinten. Einen besseren Posten, als wenn du Feldwebel bist, gibt es gar nicht. Da kannst du die anderen vorschicken, dass die sich Ruhm erwerben. Das ganze Mittag ist mir versaut. Na, so sollst du es nicht zu Herzen nehmen, Mann. Trinkst du einen Schluck und holst dich hinten, da wär's ein halber Gulden. 10 Gulden auf die Hand. Und ein mutiger Mensch bist du und kämpfst für den König. Und die Weiber reißen sich um dich. Mich darfst du nicht presshauen, weil ich dich beleidigt habe. Oh, Katrin, der Herr Feldwebel bezahlt nur noch. Wissen Sie, Feldwebel, ich bin misstrauisch gegen jedes Geld. Aber das Geld ist gut. Und jetzt fahren wir weiter. Wo ist denn der Eiligen? Der ist mit dem Werber weg. Du einfältiger Mensch! Ja, ist ja recht, Katrin. Du kannst nichts dafür. Du bist stumm. Ich kann selber einen Schluck brauchen, Mutter. So geht es eben. Soldat ist nicht das Schlechteste. Willst vom Krieg leben und dich in die Deinen willst du draußen halten? Jetzt musst du mit deinem Bruder ziehen, Katrin. Will vom Krieg leben, wird ihm wohl müssen auch was geben. In den Jahren 1625 und 26 zieht Mutter Courage im Tross der schwedischen Heere durch Polen. Vor der Festung Wallhof trifft sie ihren kühnen Sohn wieder. Entlamm die Lache. 60 Heller vor so einem jammerlichen Vogel. Was? Jammerlicher Vogel? So ein fettes Viech? Dafür so ein Feldhauptmann, wo verfressen ist, bis dort hinaus nicht 60 Heller zahlen können. Solche armseligen, ötgehungerten Vogels kriegt 10 vor 10 Heller hier gleich um die Ecke. Was? So einen Gockel wollen Sie gleich ums Eck kriegen, wo Belagerung ist oder sein Hunger, dass die Schwarten krachen, eine Feldrat kriegen Sie. Vielleicht. Vielleicht, sag ich, weil die aufgefressen sind, 5 Mann hoch, sind Sie einen halben Tag hinter einer hungrigen Feldrat her. Schön. 50 Heller für einen riesigen Gockel bei Belagerung. Sag mal, Dame Grobe, schlecht wird. Wir werden noch nicht belagert, sondern die anderen. Wir sind doch die Belagerer. Ich muss endlich in ihren Kopf hinein. Ja, aber zu fressen haben wir auch nichts. Ja, weniger als die drin. Die haben doch alles hineingeschleppt. Die leben in Saus und Braus, aber wir, ich war bei den Bauern, die haben nichts. Ach, was die haben, die verstecken es. Die haben nichts. Ruiniert sind sie, das ist, was sie sind. Also ich habe welche gesehen, die graben die Wurzeln aus. Die schlecken sich die Finger ab nach einem gekochten Lederriemen. So steht's. Und ich habe einen riesigen Gockel und soll nun 40 Heller hergeben? Vor 30, nicht vor 40. Ich habe gesagt, vor 30. Sie, Ihr Feldhauptmann wird Ihnen den Kopf abreißen, wenn Sie nichts zu Mittag für ihn haben. Nun pass mal auf, was ich tue. Hier habe ich noch so ein Stück Rindfleisch, hier in der Abfalltonne, weißt du? Ja, und dann brate ich. Ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Ja, braten Sie es nur, das ist vom vergangenen Jahr. Das ist von gestern Abend. Da ist der Ochse noch herumgelaufen. Ich habe ihn persönlich gekannt. Ja, da muss er bei Lebzeiten schon gestunken haben. Oh, der brate ich der halbe Nacht, weil er sein muss. Dann will ich doch sehen, ob der Ochse noch stinkt. Ja. Und Lemmens viel Knoblauch dazu. Damit der Herr Feldhauptmann den Gestank nicht spürt. Herein mit dir zu deinem Feldhauptmann, mein Sohn Eilif. Setz dich an meine Seite, denn du hast deine Heldentat vollbracht als frommer Streiter und für Gott getan, was du getan hast in einem Glaubenskrieg. Das rechne ich dir besonders hoch an, wahrscheinlich mit einer goldenen Armspange, sobald ich die Stadt habe. Wir kommen her, in ihre Seelen zu retten. Und was tun sie als unverschämt und verdreckte Saubauern? Uns ihr Vieh wegtreiben. Aber ihrem Pfaffen schieben sie es hinten und vorne herein. Aber du hast ihn Moris gelehrt. Ja. Das trinken wir beide aus auf einen Hupp. Der Feldbrecher kriegt einen Dreck. Der ist fromm. Und was willst du zum Mittag, mein Herz? Ein Fetzen Fleisch? Warum nicht? Koch Fleisch! Dann bringt doch noch Hassenbeef, wenn ich zufrieden da ist. Bauernschinden macht hungrig. Jesus, mein Eilif. Ja? Mein Ältester. 2 Jahre lang habe ich ihn aus den Augen verloren, ist mir gestohlen worden auf der Straße. Und muss in hoher Gunst stehen, wenn ihn der Herr Feldhauptmann zu Gaste bittet. Und was hast du zum Essen für ihn? Lass dir gut raten, nimm auf der Stelle mein Kabaum. Er kostet einen Gulden. Brasch. Zu essen, Kochbestie, sonst erschlag ich dich! Sonst erschlag ich dich. Gib her, Gottverdumme. Rottweif. Ich hab gemeint, das ist ein jämmerlicher Vogel. Ja, weil jämmerlich und traurig, dass er ein Blut kriegt. Puff dich. Einen Gulden. Für meinen Ältesten, den lieben Gast vom Herrn Feldhauptmann, ist mir nichts zu teuer. Gut. Dann träg ihm zumindest auch der Federn ab, ja. Der für gleich. Einen Gulden. Ach Mensch, kann ich abkriegen, dann. Einen Gulden. Also, das war so. Ich habe erfahren, dass die Bauern unter der Hand in der Nacht hauptsächlich ihre versteckten Ochsen aus den Wäldern in ein bestimmtes Holz getrieben haben. Da wollten die von der Stadt sie abholen. Ich habe sie ruhig ihre Ochsen eintreiben lassen. Die dachte ich, finden sie leichter als ich. Meine Leute habe ich gelustig auf das Fleisch gemacht. Habe ihnen 2 Tage lang die schmale Ration noch gekürzt. Dass ihnen das Wasser schon im Maul zusammengelaufen ist, wenn sie bloß ein Wort gehört haben, das mit Phil angeht. Wie Fluss. Das war klug von dir. Vielleicht. Alles andere war eine Kleinigkeit. Bloß, dass die Bauern Knüppel gehabt haben und 3-mal so viele waren wie wir und einen mörderischen Überfall auf uns gemacht haben. 4 haben mich in ein Gebüsch gedrängt, mir mein Eisen aus der Hand gehauen und gerufen, ergib dich. Was tun, denke ich, die machen aus dir Hackfleisch. Was hast du getan? Ich habe gelacht. Was hast du? Ich habe gelacht. So ist ein Gespräch draus geworden. Ich verlege mich gleich aufs Handeln und sage, 20 Gulden für den Ochsen sind mir zu viel. Ich bin 15, als wollte ich zahlen. Sie sind verdutzt und kratzen sich die Köpfe. Sofort bücke ich mich nach meinem Eisen und hau sie zusammen. Das muss ein sehr schlechter Feldhauptmann sein. Warum ein schlechter? Ein Verfressener, aber warum schlechter? Weil er so mutige Soldaten braucht. Wenn er einen guten Feldzugsplan machen könnte, wozu bräuchte er denn dann so mutige Soldaten? Hm? Gewöhnliche täten ausreichen. Na, überhaupt, wenn's wo so große Tugenden braucht, beweist das, was faul ist. Ach, und ich dachte, beweist er jetzt Gutes. Ach, das, was faul ist, so. Hm. In einem ordentlichen Land braucht's keine Tugenden. Alle können ganz gewöhnlich sein, mittelgescheit, meinetwegen sogar Feiglinge. Hm? Ich wette, dein Vater war ein Soldat. Ein großer Hörig. Meine Mutter hat mich gewarnt, deshalb. Da kann ich ein Lied. Sing's uns. Wo bleibt das Essen? Das Schießgewehr schießt und das Spießmesser spießt und das Eiswasser frisst, die drin warten. Was könnt ihr gegen Eis? Bleibt weg, es ist nicht weiß. Sagte das Weib zum Soldaten. Doch der Soldat mit der Kugel im Lauf hörte die Trommel und lachte darauf. Marschieren kann nimmer mehr schaden. Marschieren kann nimmer mehr schaden. Hinab nach dem Süden, nach dem Norden hinauf. Und das Spießmesser fängt er. Und das Spießmesser fängt er mit Händen auf. Sagten zum Weib die Soldaten. Ach, bitter bereut, wer des weisen Rat scheut, vom Alter sich nicht lässt beraten. Ach, zu hoch nicht hinaus, es geht übel aus, sagte das Weib zum Soldaten. Doch der Soldat mit dem Messer im Gurt lacht ihr kalt ins Gesicht und ging über die Furt. Was konnte das Wasser ihm schaden? Was konnte das Wasser ihm schaden? Wenn weiß der Mond überm Schindeldach steht, sind wir alle zu Hause, sind wir alle zurück, nimm das auf ins Gebet, sagten zum Weib die Soldaten. Ihr vergeht wie der Rauch und die Wärme geht auch und es wärmen uns nicht eure Taten. Ach, wie schnell geht der Rauch, Gott behüte ihn auch, sagte das Weib zum Soldaten. Der Soldat mit dem Messer am Gurt sank hin mit dem Spieß und mit riss in die Furt. Und das Wasser fraß auf, die drin warten. Und das Wasser fraß auf, die drin warten. Er verging wie der Rauch und die Wärme ging auch. Und es wärmten uns nicht eure Taten. Und es wärmten uns nicht eure Taten. Die erlauben sich heute allerhand in meiner Küche. Ah! Dass ich dich wiedersehe! Und wo sind die anderen? Wo laufen die Fische im Wasser? Du, der Schweizer Kas ist Zahlmeister beim zweiten Finishen geworden. Ganz draußen halten konnte ich ihn nicht, aber so kommt er mir nicht ins Gefecht. Und was macht dein Fußwerk? In der Früh komme ich halt schlecht in die Schuhe. Das ist die Mutter. So, du bist die Mutter. Ich hoffe, du hast noch mehr Söhne für mich wie den da. Wenn das nicht mein Glück ist, sitzt du da in der Küche und hörst zu, wie dein Sohn ausgezeichnet wird. Ja, ich hab's gehört. Weil ich die Ochsen gefangen hab? Nein, weil du dich nicht ergeben hast, wie die vier sind auf dich losgegangen und wollten aus dir Hackfleisch machen. Hab ich dich nicht gelehrt, dass du auf dich Acht geben sollst, du finnischer Teufel! Weitere 3 Jahre später gerät Mutter Courage mit Teilen eines finnischen Regiments in die Gefangenschaft der Kaiserlichen. Ihre Tochter ist zu retten, ebenso ihr Planwagen, aber ihr redlicher Sohn stirbt. Ich gebe Ihnen die Kugeln für 2 Gulden. Das ist billig. Darum, ich brauche das Geld, weil der Herr Oberist seit 2 Tagen mit die Herren Offiziere sauft und uns die Kür ausgegangen ist. Das ist Mannschaftsmunition. Wenn die bei mir gefunden wird, komme ich vors Feldgericht. Ihr Scheißkerl verkauft die Kugeln und die Mannschaft hat nichts zum Schießen vorm Feind. Sind's nicht hartherzig? Eine Hand wäscht die andere. Heeresgut nehm ich nicht. Nicht um den Preis. Aber Sie können es doch für 4 Gulden. Was sag ich sogar für 8 Gulden? Heute Abend diskret an dem Zeugmeister vom 4. verkaufen, wenn Sie meine Quittung über 12 Gulden ausstellen. Er hat überhaupt keine Munition mehr. Warum machen Sie denn das nicht selber? Weil ich Ihnen nicht traue, wir sind befreundet. Katrin! Katrin! Trag's hinter und zahlen Herrn Zeugmeister 1,5 Gulden aus. 2! 1,5 Gulden, sag ich. Stimmt deine Kass? Ja, Mutter. Vergiss nie, dass sie dich zum Zeugmeister gemacht haben, weil du redlich bist. Und so einfältig, dass du gewiss nicht auf den Gedanken kommst, damit wegzulaufen. Du nicht, das beruhigt mich recht. Und die Hose verlegst nicht. Nein, Mutter, ich geb sie unter die Matratz. Hey, Zahlmeister! Ich komm mit dir. Und lernen Sie ihm nicht Ihre Tricks. Könntest du auch grüßen, Zeugmeister. Die 2 gefallen mir gar nicht zusammen. Da ist keine Gesellschaft für meinen Schweizer Kass. Der Krieg lässt sich gar nicht schlecht an. Bis alle Länder drin sind, kann der 4-5 Jahre dauern, wenigstens. Bisschen Weitblick und keine Unvorsichtigkeiten. Und ich werde gute Geschäft machen. Weißt du nicht, dass du nicht trinken sollst am Vormittag bei deiner Krankheit? Wer sagt, dass ich krank bin? Seine Verleumdung. Alle sagen's. Weil alle lügen. Mutter Courage, ich bin ganz verzweifelt. Weil alle gehen um mich herum wie um einen faulen Fisch. Wegen dieser Lügen. Wozu richte ich noch meinen Hut her? Drum trinke ich am Vormittag. Das habe ich nie gemacht. Es gibt keinen Füß. Aber jetzt ist alles gleich. Beim 2. Finnischen kennen mich alle. Ich hätte so ausbleiben sollen, wie mein Erster mich verraten hat. Ach, fang nicht schon wieder mit deinem Pfeifenpeter an und wie alles gekommen ist. Von meiner unschuldigen Tochter. Gott soll sie hören, damit sie abgehärtet wird gegen die Liebe. Da wird keine abgehärtet. Ich war erst 17 Jahre, da kam der Feind ins Land. Er legte beiseit den Säbel und gab mir freundlich seine Hand. Und nach der Maiandacht, da kam die Maiennacht. Das Regiment stand im Geviert, dann wurde getrommelt, wie's der Brauch. Der Feind uns hintern Strauch und haben's nicht begriffen, dass ich ihn lieb und nicht veracht. In einer trüben Früh begann mein Qual und Mühe. Das Regiment stand im Geviert, dann wurd getrommelt, wie's der Brauch. Dann ist der Feind mein Liebster auch aus unserer Stadt marschiert. Ich bin ihm leider nachgefahren, habe ihn aber nie getroffen. Schon 5 Jahre her. Dein Hut hast liegen lassen, Yvette. Den kann haben, wer will. Lass das also zur Lehr dienen, Katrin. Nie fang mir was an mit Soldatenvolk. Die Liebe ist eine Himmelsmacht, ich warn dich. Du, Katrin, da kommt der Koch vom Feldhauptmann, möcht wissen, was der will. Ich bring Ihnen eine Botschaft von Ihrem Sohn, dem Eilif. Und der Koch ist gleich mitgekommen. Auf den haben Sie Eindruck gemacht. Lass mir nicht lachen. Ich bin allein mal Mädchen, komm und bitte Luft zu schnappen. Luft zu schnappen. Das können Sie hier, wenn Sie sich anständig aufführen. Was will denn der Eilif eigentlich? Ja, eigentlich sollte ich dem Bruder was ausrichten. Dem Herrn Zahlmeister. Ja, der ist nicht sein Bruder, sein Zahlmeister. Er soll ihn nicht in Versuchung führen und gegen ihn klug sein. Da. Geben Sie ihm das. Das ist eine Schande. Spekuliert auf die Mutterlieb und soll sich schämen. Nicht mehr lang. Da muss er aufbrechen mit dem Regiment. Und wer weiß, vielleicht in den Tod. Wenn Sie nicht gerührt, Koch. In dem Krieg fallen ist eine Gnade und keine Ungelegenheit. Warum ist es ein Glaubenskrieg? Das ist richtig. In einer Weise ist es ein Krieg, in dem das Gebranntherz gestochen und geplündert wird. Bitte schänden, nicht zu verhäten, aber unterschieden von allen anderen Kriegen dadurch, dass es ein Glaubenskrieg ist. Na, das ist ja klar. Aber der macht auch Durst, das müssen Sie zugeben. Ich habe ihn abzuhalten versucht, aber er hat gesagt, Sie hätten es ihm angetan. Der träumt von Ihnen. Ach Gott, allein mal um ein Glas Branntewein zu kriegen von einer schönen Hand. Aber ich bin auch geschlagen genug, weil der Feldprädikant den ganzen Weg solche Moppe getappt, Witze gemacht hat, dass ich nun noch schamrot sein muss. Was? Und noch dazu in geistlichem Gewand? Ja, wer? Ich sehe schon, ich werde euch ein Glas Branntwein geben müssen, sonst macht ihr mir noch unsittliche Anträge aus lauter Langeweile. Das ist eine Versuchung, sagte der Hofprediger, und da lag ihr. Wer ist diese einnehmende Person? Das ist keine einnehmende, sondern eine anständige Person. Tja, der Krieg. Der Krieg? Die Polen hier in Polen hätten sich nicht einmischen sollen. Es ist wahr, unser Schwedenkönig ist bei ihnen eingefallen mit Mann und Ross und Wagen, aber anstatt dass die Polen den Frieden aufrechterhalten hätten, haben sie sich eingemischt in ihre eigenen Angelegenheiten. Und den König angegriffen, wie der in aller Ruhe dahermarschiert ist. So haben sie sich eines Friedensbruches schuldig gemacht und alles Blut kommt auf ihr Haupt. Unser Gustav Adolf hat nur die Freiheit im Auge gehabt. Ich habe das gelegentlich in meinen Predigten erwähnt. Der deutsche Kaiser hat alle unterjocht. Die Polen so gut wie die Deutschen und der König hat sie befreien müssen. Amen. Ihr Brandewein ist vortrefflich, Frau Willing. Ich habe mich nicht verirrt in Ihrem Gesicht. Und dieser Krieg ist ein Glaubenskrieg. Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Herr entwaffen. Er hilft uns. Da wir gerade von unserem Gustav sprechen. Adolf, Gustav Adolf. Adolf sprechen. Die Freiheit, die er da einführen wollen in Deutschland, hat er sich genug Lade kostet. Zuerst hat er nur die Polen beschirmen wollen vor bösen Menschen, besonders dem Kaiser. Aber dann ist mit dem Frieden der Appetit gekommen und er hat ganz Deutschland beschirmt. Aber das hat sich nicht schlecht widersetzt. Und so hat der gute König von all seiner Gutheit nichts gehabt an Ärger und Auslachen. Und der hat dann natürlich durch Steuern wieder mit dem Land reinbringen. Was böses Blut gezeigt hat. Aber unser Küster Adolf hat sich nicht glatte verdrehte. Man merkt leider, Sie sind kein Schwed. Sonst würden Sie anders vom Heldenkönig reden. Seid ein Heldenkönig, ich bin Holländer. Also schließlich essen Sie sein Brot. Ich esse nicht sein Brot, ich backe es vorhin. Aber meine Herren, besiegt werden kann er nicht. Warum? Seine Leute glauben an ihn. Nein, warum? Als meine roten Herren Holz prägen, dann glaubt man, sie fuhren die Krieg allein aus Gottes Furcht und vor allem, was gut und schön ist. Oh. Aber als man genauer hinsieht, dann sehen sie nicht so dumm und bedondert, sondern fuhren die Kriege vor der Sente ein Gewinst. Na, anders würden die kleinen Leute wie ich doch nicht mitmachen. So ist es. Sie täten gut als Holländer, sich die schwedische Fahne anzusehen, die hier aufgezogen ist. Bevor Sie eine Meinung äußern, in Polen... Hie gut evangelisch, alle Wege. Die katholischen haben Überfall. Wir müssen hier auf einer Fortkommen. Bring das Geschütz weg. Lass mich doch erst meine Wäsche abnehmen, ihr Lümmel. Haben sie liegen lassen. Ja, bewahr sie gut. Auf sie gut, was sie kämpfen nötig. Ich komm zurück. Aber ein bisschen verdient hätte. Da gehe ich halt auch. Freilich, wenn der Feind schon so nah heran ist, möchte es gefährlich sein. Selig sind die Friedfertigen, heißt es im Krieg. Wenn ich nur einen Mantel über hätte. Leih keine Mäntel her. Hab schlechte Erfahrungen gemacht. Besonders gefährdet wegen meinem Glauben. Also da haben's. Ich tu's gegen mein besseres Gewissen. Das ist großherzig von Ihnen. Vielleicht bleibe ich noch besser hier. Ich möchte Verdacht erregen und den Feind auf mich ziehen, wenn ich laufend gesehen werde. So lasst doch die Kanonen stehen, ihr Esel. Wer zahlt's euch? Ich nehm's euch in Verwahrung. Euch kostet's Leben. Das bezeugen, ich hab's versucht. Ich schwör's. Du mit dem Hurenhut, willst du gleich den Deckel abnehmen? Sollen sie dich entdecken und zur Hure machen? Die Stiefel hat sie sich angezogen, die babylonische... Feldprediger, helfen Sie schnell mit den Schuhen, ich bin gleich da! Was sagen Sie, die Katholischen kommen? Wo sind meine Schuhe? Ich habe sie doch hier stehen lassen. Und wo ist mein Hut? Er hat auf den herumgetrampelt. So kann ich doch nicht herumlaufen, wenn die Katholischen kommen. Was sollen die Katholischen von mir denken? Spiegel habe ich auch nicht. Wie schaue ich aus? Ist es genug Puder? Ja, gerade recht. Jetzt muss ich in mein Zelt hinüber. Barfuß! Eine Schande! Ja, hab ich Aschen! Was hast denn du da? Die Regimentskasse. Wirf sie weg, es hat sich ausgezahlt, Meister. Die ist anvertraut. Prediger, zieh's geistliche Gewand aus, sonst kennen's dich. Trotz dem Mantel. Halt still. So. Bisschen Dreck und du bist sicher ein Soldat und besonders ein katholischer und ein sauberes Gesicht und die Hure ist fertig. So, lass dich mal anschauen, wie du ausschaust. Gar nicht schlecht, als ob's dem Dreck gewühlt hast. Nur zitter nicht, so kann da nichts geschehen. Was denn du, die Schatulle? Ich dachte, ich geb's Ihnen in den Wagen. Was? In meinen Wagen? So eine gottsträfliche Dummheit aufhängen tun's uns alle drei. Dann gebe ich sie woanders hin oder flücht damit. Stehen bleibst! Du bist zu spät! Um Himmels Willen! Die schwedische Fahne! Bursche Mäue! Seh ich gar nicht mehr! 25 Jahre hab ich die! Das ist nun schon der dritte Tag, dass ich hier faul herumsitze. Und der Herr Feldwebel, wo immer nach... Psst. ...sichtig zu mir gewesen ist, möchte langsam fragen, wo ist denn der Schweizer Kars mit der Solchatul? Sei froh, dass sie dir nicht auf die Spur gekommen sind. Was soll ich sagen? Ich kann auch keine Andacht halten hier, sonst möchte es mir schlechter gehen. Wer's das Herz voll ist, das läuft das Maul über, heißt's. Aber weh, wenn's mir überläuft. So ist's. Ich hab hier einen sitzen mit einem Glauben und einen mit einer Kass. Möcht wissen, was gefährlicher ist. Wir sind jetzt eben in Gottes Hand. Ja, so verloren sind wir doch noch nicht. Aber schlafen kann ich auch nicht nachts. Wann du nicht wärst, Schweizer Kass, wär's einfacher. Aber ich glaube, haben wir's gekriegt. Mitten im Verheer habe ich gefragt, ob ich hier Weihkerzen einkaufen kann. Bisschen billiger. Ich kenne mich aus. In Schweizer Kass, sein Vater war ein Katholischer und hat immer Witz drüber gemacht. Sie haben mir nicht ganz geglaubt, aber sie haben keine Marketender beim Regiment. So haben sie ein Auge zugedrückt. Is? Mir schmeckt's nicht. Wie soll der Feldwebel den Sold auszahlen? Ja, aber auf der Flucht wird kein Sold ausgezahlt. Doch, Sie haben Anspruch. Ohne Sold brauchen Sie nicht zu flüchten. Sie müssen keinen Schritt machen. Schweizer Kass, deine Redlichkeit macht mir Sorgen. Schau, ich hab's dir beigebracht, dass du redlich sein musst. Aber es muss seine Grenzen haben. Und jetzt gehen ich und der Herr Feldprediger eine katholische Fahne und Fleisch einkaufen. Na Gott sei Dank, dass sie mir meinen Handel erlauben. Ein Händler wird nicht nach dem Glauben gefragt, sondern nach dem Preis. Und evangelische Hosen halten auch warm. Um die Schatull sorgt sie sich doch. Bisher sind wir unbemerkt geblieben, als gehörten wir alle zum Wagen, aber wie lang? Ich werde sie wegschaffen. Das wäre noch gefährlicher, wenn dich einer sieht. Sie haben Spitzel. Gestern früh ist einer vor mir aufgetaucht. Aus dem Graben, wie ich meine Notdurft verrichtet habe. Ich kann gerade noch mein Stoßgebet zurückhalten. Das hätte mich verraten. Ich glaube, die röcheln am liebsten noch am Kot, ob es ein evangelischer ist. Der Spitzel war so ein langer Verrecker mit einer Binde über einem Auge. Und was hab ich entdeckt? Du schamlose Person. Die Steckelschuhe von der Yvette. Die hat sie einfach gegrapscht, weil sie ja eingeredet haben, dass sie eine einnehmende Person ist. Genierst dich gar nicht? Der Yvette die Schuhe stellen, die richt sich zu Grund fürs Geld, das verstehe ich. Aber du möchtest für umsonst zum Vergnügen? Wart du auf den Frieden mit der Hoffart? Ich finde sie nicht hoffärtig. Immer noch zu viel. Wann die ist wie ein Stein in der Larne, wo nichts anderes wächst, so dass die Leute sagen, den Krippel sieht man überhaupt nicht. Dann ist sie mir am liebsten, da geschieht ja nichts. Und du lass die Schatull, wo sie ist. Hörst! Und gib auf deine Schwester Acht, sie hat's nötig. Ihr bringt's mich noch unter die Erde. Lieber einen Sack Flöhhüten. Nicht mehr viele Tage, wo man in Hemdärmel in der Sonne sitzen kann. Ja, die Blätter sind bereits gelb. Ich trink nicht. Ich denk nach. Sie sagt, sie schlaft nicht. Ich sollte die Schatull doch wegschaffen. Ich habe ein Versteck ausgefunden. Ich geb's in das Maulwurfsloch am Fluss, bis ich's abhol. Ich hole sie vielleicht schon heute Nacht gegen morgen zu ab und bring sie zum Regiment. Was können die in 3 Tagen schon weit geflüchtet sein? Der Herr Feldwebel wird Augen machen. Du hast mich angenehm enttäuscht, Schweizer Kass, wird er sagen. Ich vertraue dir die Kass an und du bringst sie zurück. Hol mir doch einen Becher. Gelobt sei Jesus Christus, Fräulein. Haben Sie hier einen vom Quartier des Weiten Finnischen gesehen? Ja. Die Hälfte hast du verschüttet. Ja, ja, ja. Was machst du für Faxen? Hast dich am Auge gestoßen? Ich verstehe dich heute gar nicht. Ja. Ich muss auch weg. Ich hab's beschlossen, es ist das Beste. Ich möchte wissen, was du meinst. Du meinst sicher gut, armes Tier. Kann sich nicht ausdrücken. Ach, was soll ich schon machen, dass du den Branntwein verschüttet hast? Ich trinke noch manches Glas, es kommt auf einzig an. Gleich komme ich wieder. Jetzt halt mich nicht auf, sonst bin ich böse. Freilich meinst du es gut, wenn du nur reden könntest. Ja, was ist denn? Was ist denn, Katrin? Na, was denn? Hat dir einer was getan? Wo ist der Schweizer Kass? Katrin, red ordentlich. Die Mutter versteht dich. Hallo? Was, der Bankert hat dich, Schatul, doch mitgenommen. Ich schlag sie um die Ohren. Katrin! Red ordentlich. Nimm die Hände. Dem Herrn Feldprediger graust's ja. Was? Ein Einäugiger war da? Feldprediger, was bedeutet das? Der Einäugige, das ist ein Spitzel. Haben Sie den Schweizer Kass gefasst? Wir sind aus. So stinkt's nicht rum, als ob's auf was wartet, Katrin. Wie gut katholisch aller Wege. Lass mich los! Ich hab nichts bei mir. Verrenken mich doch schon mal blatt. Ich bin unschuldig. Der gehört ja her, ihr kennt euch. Wir? Woher? Ich kenne sie nicht. Wer weiß, wer das ist. Ich hab nichts mit ihnen zu schaffen. Ich hab hier Mittag gekauft. 10 Heller hat's gekostet. Mag sein, dass ihr mich da sitzen gesehen habt. Versalzen wir's auch. Wer seid ihr? Hey! Wir? Wir sind ordentliche Leute, es war. Er hat hier einen Mittag gekauft. Es war ihm zu versalzen. Aber ihr seid sicher durstig. Ich hole euch ein Glas Branntwein. Ihr seid sicher gerannt und erhitzt. Kein Branntwein im Dienst. Du hast was weggetragen. Am Fluss musst du es versteckt haben. Das Hemd ist ja so rausgestanden, wie du von hier weg bist. Herr Feldwebel, war es wirklich der? Ich glaube, ihr meint einen anderen. Ich habe einen springen sehen. Dem ist das Hemd abgestanden. Ich bin der Falsche. Herr Feldwebel, das könnte ein Missverständnis sein. Ich kenne mich aus auf Menschen. Ich bin die Courage. Von mir werdet ihr gehört haben. Mich kennen alle. Und ich sag euch, der schaut redlich drein. Wir sind hinter der Regimentskasse vom 2. Finnischen her. Wir wissen, wie der ausschaut, der sie in Verwahrung hat. Wir haben ihn 2 Tage gesucht. Du bist's! Ich bin's nicht. Wenn du sie nicht rausrückst, bist du hin, das weißt du. Wo ist sie? Aber er wird's doch sagen. So dumm ist er doch nicht. Auf der Stelle wird er sagen, hier ist sie, ich hab sie, ihr seid die Stärkeren. So red doch, du dummer Hund. Der Herr Feldwebel gibt dir eine Gelegenheit. Wenn ich sie nicht hab! Dann komm mit. Wir werden sie rausbringen. Aber er wird's doch sagen. So dumm ist er doch nicht. Und reicht's ihm nicht der Schulterwert aus. Solche Fälle, wo es einen erwischt, sind in der Religionsgeschichte nicht unbekannt. Ich erinnere an die Passion von unserem Herrn und Heiland. Es ist auf Leben und Tod, aber der Feldwebel will mit sich reden lassen. Wir dürfen nur nicht aufkommen lassen, dass es unser Schweizer Kass ist, sonst haben wir ihn begünstigt. Es ist nur eine Götsach. Ich muss einen Wagen verkaufen. War die Yvette da? Die habe ich unterwegs getroffen. Die hat schon einen Obristen aufgegabelt. Vielleicht kauft ihr der einen Marketenderhandel. Wollen Sie wirklich verkaufen? Na, woher soll ich denn das Geld für einen Feldwebel nehmen? Und wovon wollen wir leben? Das ist wahr. Liebe Courage, dass wir uns so schnell wiedersehen, er ist nicht abgeneigt. Das ist mein guter Freund, der mich berät im Geschäftlichen. Ich höre nämlich zufällig, Sie wollen Ihren Wagen verkaufen, Umstände halber. Ich würde reflektieren. Verpfänden, nicht verkaufen, nur nichts Vorschnelles. So ein Wagen kauft sich nicht rasch wieder in Kriegszeiten. Na, verpfänden? Ich dachte verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich da Interesse habe. Was meinst du? Poldi? Wie? Ja, ganz deiner Meinung, meine Liebe. Er wird nur verpfändet. Ich dachte, Sie müssen das Geld haben. Ich muss das Geld haben, aber lieber laufe ich mir die Füße in Leib nach einem Angebot, als dass ich gleich verkaufe. Warum? Wir leben von dem Wagen. Ich bin mir nicht schlüssig, Poldi. Sherry, berat mich. Ja, ich berate dich. Ich weiß, sie muss verkaufen, da habe ich keine Sorge. Und der Fenrich. Ach, der Blonde, du kennst ihn. Der will mir das Geld gern borgen. Der ist verschossen in mich. Er sagt, ich erinnere ihn an jemanden. Du, ich warne dich vor dem. Das ist kein guter Du. Der nutzt es aus. Ich hab dir doch gesagt, Hasel, ich kauf dir was. Ich kann's nicht annehmen von dir, Poldi. Doch, doch. Freilich, wenn du meinst, der Fenrich könnt's ausnehmen. Ja, ja, ja. Poldi, ich nehm's von dir an. Das mein ich. Rätst du's mir? Ja, ich rat's dir. Mein Freund hätte es mir raten. Schreiben Sie eine Quittung aus und dass der Wagen mein ist, wenn die 2 Wochen um sind, samt allem Zubehör. Wir gehen es gleich durch. Die 200 Gulden bringe ich später. Da musst du von außen ins Lager gehen. Ich komm nach. Ich muss doch alles durchgehen, damit nichts wegkommt aus meinem Wagen. Wart, wart du. Ich helf dir. Ach, lieb schaut's aus. Yvette. Stiefel sind's aber wenige. Yvette, jetzt ist keine Zeit, deinen Wagen durchzuschauen, was deiner ist. Du hast mir versprochen, du redest mit dem Pödnebel. Wegen meinem Schweizerkasse in einer Stunde kommt er vors Feldgericht. Nur noch die Leinenhemden will ich nachzählen. Du Viech. Und kein Wort davon, von wem das Angebot kommt, sonst sind wir alle drin, weil wir ihn begünstigt haben. Ich hab den Einäugigen ins Gehölz bestellt. Sicher ist schon das da. Das müssen nicht gleich die ganzen 200 sein. Gib es 150, das reicht auch. Ist's Ihr Geld? Bitt mir aus, dass Sie sich draus halten. Sie werden Ihre Zwiebelsuppen schon kriegen. Lauf! Und handel nicht rum, es geht ums Leben. Ich wollte Ihnen nichts reinreden, nur wovon wollen wir leben? Sie haben eine erwerbsunfähige Tochter auf dem Hals. Ich rechne mit der Regimentskasse. Sie 7 gescheiter. Die Spesen werden Sie ihm doch wohl ersetzen müssen. Wird sie es richtig ausrichten? Aber die hat doch ein Interesse daran, dass die den Wagen kriegt, die ist scharf drauf. Wer weiß, wie lange ihr Obrist bei der Stange bleibt. Katrin, putz, Messer, nimm Bimstein. Und Sie stehen's auch nicht herum. Wie unser Herr Jesus am Ölberg. Dummen sich, waschen's Gläser. Ich erwarte heute Abend mindestens 50 Reiter, dann höre ich wieder meine Füße. Kann's Laufen nicht vertragen, bei der Andacht renn ich nicht. Ich denke, sie werden uns rausgeben. Schließlich sind's keine Wölfe, sondern Menschen und auf Geld aus. Gott sei Dank, Sie sind bestechlich. Die Bestechlichkeit ist unsere einzige Hoffnung, dass auch ein Unschuldiger mal durchkommt vor Gericht. Sie wollen es machen für 200. Nun muss es schnell gehen. Sie haben es nimmer lang in der Hand. Er hat gestanden, dass er die Schadul gehabt hat. Sie haben ihm die Daumenschrauben angelegt. Aber er hat sie in den Fluss geschmissen, wie er gemerkt hat, dass sie in Tremere sind. Die Schadul ist futsch. Soll ich laufen und von meinem Obristen das Geld holen? Die Schatulle ist futsch. Wo soll ich denn da meine 200 herkriegen? Ach, Sie haben geglaubt, Sie können es aus der Schatulle nehmen. Da wäre ich ja schön reingelegt worden. Machen Sie sich keine Hoffnung, Sie müssen schon zahlen, wenn Sie den Schweizer Kass wieder haben wollen. Oder vielleicht soll ich jetzt die ganze Sache liegen lassen, damit Sie Ihren Wagen behalten können. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. 200 kann ich nicht geben, auf gar keinen Fall. Da kann mich ja jeder x-beliebige in den Straßengraben schubsen. Du hättest doch abhandeln sollen. Geh, sag 120, sonst wird nichts draus. Da verliere ich auch schon den Wagen. Sie werden es nicht machen. Der Einäugige ist sowieso in Eil und schaut immer hinter sich, so aufgeregt ist er. Soll ich nicht lieber doch die ganzen 200 geben? Ich kann's nicht! 30 Jahre habe ich gearbeitet, die ist schon 25, hat immer noch keinen Mann. Ich hab dir auch noch. Dräng nicht in mich, sag 120, sonst wird nichts draus. Sie müssen's wissen. Dein Bruder kriegst, gib auch 200, wann's sein muss. Mit 80 Gulden könnten wir eben eine Butten mit Waren vollpacken und von vorn anfangen. Wird überall mit Wasser gekocht. Der Herr wird's zum Guten lenken, heißt es. Trocken sollen sie es reiben. Sie machen es nicht. Ich habe Sie gewarnt. Der Einäugige hat gleich weggehen wollen, weil es keinen Wert hat. Er hat gesagt, er erwartet jeden Augenblick, dass die Trommeln gerührt werden. Dann ist das Urteil gesprochen. Ich habe 150 geboten. Hat nicht mal mit den Achseln gezuckt. Mit Mühe und Not ist er dageblieben, dass ich noch einmal mit Ihnen spreche. Lauf. Ich gebe dir 200. Ich glaube, ich habe zu lang gehandelt. Haben Sie es geschafft mit dem Handeln, dass Sie Ihren Waren behalten können. 11 Kugeln hat er gekriegt, sonst nichts. Sie verdienen es nicht, dass ich mich überhaupt noch um Sie kümmere. Aber ich habe aufgeschnappt, dass Sie nicht glauben, die Schatulle ist wirklich im Fluss. Sie haben den Verdacht, Sie ist hier überhaupt, dass Sie eine Verbindung mit ihm gehabt haben. Ich glaube, Sie wollen ihn herbringen. Ob Sie sich verraten, wenn Sie ihn sehen. Ich warne Sie, dass Sie nicht kennen. Sonst sind wir alle drin. Soll ich die Karton weghalten? Hat vielleicht nichts gehört vom Trommeln, oder? Ich verstanden. Ich weiß. Hol sie. Da ist einer, von dem wir nicht seinen Namen wissen. Da muss aber registriert werden, dass alles seine Ordnung hat. Bei dir hat er eine Mahlzeit genommen. Schauen dir an, ob du ihn kennst. Kennst du ihn? Was? Du hast ihn nie gesehen, bevor er eine Mahlzeit bei dir genommen hat? Heb ihn auf. Heb ihn auf den Schindanger. Er hat keinen, der ihn kennt. Mit den Kaiserlichen ins Geschäft gekommen, wartet Mutter Courage vor dem Zelt des Rittmeisters, um sich zu beschweren. Mutter Courages Lied von der großen Kapitulation. Buckler, Madame! Wo ist der gottverdammte Hund von einem Rittmeister? Um er trinkelt und erschlagt und versauft mit seinen Menschen. Er muss hin sein. Halt's Maul, du kommst in Stock. Komm heraus, du Dieb, ich hau dich zu Koteletten. Die Belohnung und der Schlag, nachdem ich im Fluss geschwommen bin, allein vom ganzen Fähnlein, dass ich mir nie mal ein Bier dafür kaufen kann. Komm raus, Sie Zahack! Maria und Josef, das rennt sich ins Verderben. Haben Sie ihm kein Trinkgeld gegeben? Lass mich los, ich renne nicht mit dir, das geht auf ein Aufwaschen. Hackengaul vom Obristen, der hätte kein Trinkgeld gekriegt. Der ist noch nicht lang genug dabei. Lass ihn los! Kein Hund, wo man in Ketten legen muss. Trinkgeld verlangen ist ganz vernünftig, wozu zeichnet er sich sonst aus? Da wäre ich besauft und rennen! Ihr seid zu Hosenscheißer! Ihr habt was Besonderes getan! Und will mein Trinkgeld haben! Junger Mensch, brillen's mich nicht an! Ich hab meine eigenen Sorgen und überhaupt solche, wo so brillen, machen's nicht lang. Wer verhurt mein Trinkgeld? Und ich hab Hunger! Hin muss er sein! Ich versteh's ja mein Hunger, ich versteh's ja mein Zorn. Reden Sie nicht, ich vertrag eine Ungerechtigkeit! Wie lang? Wie lang vertragen Sie keine Ungerechtigkeiten? Eine Stunde oder zwei? Na, sehen Sie, das haben Sie nicht überlegt. Dabei ist die Hauptsache. In Stock ist sein Elend, wenn Sie merken, jetzt vertragen Sie das Unrecht. Plötzlich. Ich weiß nicht, warum ich Ihnen zuhöre. Buckler, Madame! Wo ist der Rittmeister? Sie hören mir zu, weil Sie schon wissen, was ich Ihnen sage. Dass Ihre Wut schon verraucht ist. Das ist nur eine kurze gewesen und Sie brächten einen langen. Schade. Wollen Sie sagen, wenn ich mein Trinkgeld verlange? Das ist nicht billig. Im Gegenteil. Ich sag nur, Ihre Wut ist nicht lang genug, mit der können Sie nichts anfangen. Ja, wenn Sie eine lange hätten, da tät ich Sie noch aufhetzen. Zerhacken Sie den Hund, werde ich Ihnen sagen. Ja. Ja. Aber wenn Sie dann gar nicht zerhacken, weil Sie schon merken, wie Sie den Schwanz einziehen, und dann sitze ich da und der Rittmeister holt sich an mich. Der hat nur einen Rappel. So, das will ich sehen, ob ich ihn nicht zerhack. Wenn er kommt, zerhack ich ihn! Der Rittmeister kommt gleich, hinsetzen. Na, sehen Sie, was habe ich Ihnen gesagt? Sie sitzen schon. Die kennen sich aus in uns und wissen, wie sie es machen müssen. Hinsetzen und schon sitzen wir. Und im Sitzen gibt's kein Aufruhr. Aufstehen Sie nicht wieder auf. So wie Sie vorher gestanden sind, stehen Sie nicht mehr. Und von mir brauchen Sie sich nicht zu genieren. Was nicht gar. Wir kommen nicht mit dem Kopf durch die Wand. Warum? Uns haben's allen unseren Schneid abgekauft. Ich werde Ihnen was erzählen von der großen Kapitulation. Einst im Lenze meiner jungen Jahre dacht auch ich, dass ich was ganz Besonderes bin. Nicht wie jede beliebige Häuslerstochter mit meinem Aussehen und Talent und meinem Drang nach Höherem. Und bestellte meine Suppe ohne Haare. Und von mir, sie hatten's kein Gewinn. Alles oder nix, jedenfalls nicht den nächsten Besten. Ich lass mir keine Vorschriften machen. Doch vom Dach ein Star pfiff, ward paar Jahr. Und du marschierst in der Kapelle, im Gleichschritt langsam oder schnell. Und bläsest deinen kleinen Ton, jetzt kommt er schon. Und jetzt das Ganze schwenkt, der Mensch denkt, Gott lenkt. Keine rät davon. Und bevor ein Jahr war abgefahren, lernte ich zu schlucken meine Medizin. Zwei Kinder auf dem Hals und bei dem Brotpreis und was alles verlangt wird. Als sie einmal mit mir fix und fertig waren, hatten sie mich auf dem Arsch und auf den Knien. Man muss sich stören mit den Leuten. Eine Hand wäscht die andere. Mit dem Kopf kommt man nicht durch die Wand. Und vom Dach der Star pfiff noch kein Jahr. Und sie marschiert in der Kapelle. Im Gleichschritt langsam oder schnell und bläset ihren kleinen Ton. Jetzt kommt er schon und jetzt das Ganze schwenkt. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Keine rät davon. Viele sah ich schon den Himmel stürmen und kein Stern war ihnen groß und weit genug. Der Tüchtige schafft es. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir werden den Laden schon schmeißen. Doch sie fühlten bald beim Berg auf Berge Türmen, wie doch schwer man schon an einem Stroh trug. Man muss sich nach der Decke strecken. Und vom Dach der Star pfiff ward paar Jahr. Und sie marschieren mit der Kapelle im Gleichschritt langsam oder schnell und blasen ihren kleinen Ton. Jetzt kommt er schon und jetzt das Ganze schwenkt. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Keine rät davon. Und darum sage ich dir, bleib sitzen mit dem offenen Schwert, wenn's dir wirklich danach ist. Denn du hast einen guten Grund, das gebe ich zu. Wann dein Zorn aber ein kurzer ist, geh lieber gleich weg. mich am Arsch. Der Rittmeister ist gekommen. Jetzt können Sie sich beschweren. Ich habe mir Sanders überlegt. Ich beschwere mich nicht. 2 Jahre sind vergangen. Der Krieg überzieht immer weitere Gebiete. Auf rastlosen Fahrten durchquert der kleine Wagen der Courage Polen, Mähren, Bayern, Italien und wieder Bayern. 1631. Tillys Sieg über Magdeburg kostet Mutter Courage 4 Offiziershemden. 10 Zollabgaben und Bestechungsgelder. Leg das Brett weg, du Krampen! Schmier dir eine. Ich mag nicht. Ich muss an mich selber denken. Meine Offiziershemden, das spickt zu einem halben Gulden. Ich bin ruiniert! Bin das noch drin? Katrin, halt's einer auf! Das Dach könnte einstürzen! Ich geh nicht mehr hinein! Meine Offiziershemden, das Stück zu einem halben Gulden! Hast wirklich wieder ein Säugling gefunden zum Rumschleppen? Gleich gib's ihn der Mutter zurück, sonst hab ich wieder einen stundenlangen Kampf, bis ich dir rausreiß! Hab nix wie Verluste von eurer Sieg. Da sitzt sie und ist glücklich in all dem Jammer. Hört auf mit der Musik! Ich seh's hier, dass ihr gesiegt habt. Scharkreff, willst du hier weiter siegen? Erst sein! Lass den Mantel hier, der ist sowieso gestohlen. Im Zeltlager der Kaiserlichen vor der Stadt Ingolstadt in Bayern wohnt die Courage dem Begräbnis des gefallenen kaiserlichen Feldhauptmanns Tilly bei. Mutter Courage, zu Wohlstand gelangt, macht Inventur. Die stumme Katrin wird verunstaltet. Man schreibt das Jahr 1632. Jetzt setzt sich der Trauerzug in Bewegung. Wilzer! Brandwein! Es ist eine Schande, dass ihr euch von dem Begräbnis von eurem toten Feldhauptmann drückt. Man hätte das Geld nicht vor dem Begräbnis auszahlen sollen. Jetzt besaufen sie sich, anstatt dass sie trauern. Mir tut so ein König oder Feldhauptmann eigentlich leid. Der hat sich gedacht, er tut was Besonderes und was, wovon man noch redet, in künftige Zeiten und kriegt ein Monument. Na, zum Beispiel, er erobert die Welt. Sieh, das ist ein großes Ziel für einen Feldhauptmann. Der weiß das nicht besser. Jösses. In den Zwieback sind uns die Wirren gekommen. Und dann rackert er sich ab und schinkt sich. Und dann scheitert es am gemeinen Volk, wo höchstens einen Krug Bier haben, wie ein bisschen Gesellschaft. Nichts Höheres. Die schönsten Pläne sind schon zu Schanden gegangen an die Kleinlichkeit von die, wo sie ausführen sollen. Na, die Kaiser können doch nichts selber machen. Sind angewiesen auf ihre Soldaten und das gemeine Volk, wo es gerade sind, nicht? Habe ich recht? Du hast am Recht, bis auf die Soldaten, die tun, was sie können. Mit denen da draußen zum Beispiel, deren Brandwein im Regen saufen, getraue ich mich 100 Jahre einen Krieg nach dem anderen zu machen. Und zwei auf einmal, wenn es sein muss. Und ich bin kein gelernter Feldhauptmann. Sieben Leibriemen, sagen Sie, dann meinen Sie nicht, dass der Krieg aufhören muss? Weil der Feldhauptmann hin ist, seien Sie nicht kindisch, solche finden sich ein Dutzend. Helden gibt's immer. Sie, ich frage Sie das nicht nur aus Hetz, sondern weil ich mir überlege, ob ich neue Waren einkaufe, die jetzt billig zu haben sind. Wenn der Krieg aber aufhört, kann ich sie wegschmeißen. Ich verstehe, dass Sie es ernst meinen. Es hat immer welche gegeben, die gehen herum und sagen, einmal hört der Krieg auf. Ich sag, dass der Krieg einmal aufhört, ist nicht gesagt. Und der Frieden, was wird denn aus dem? Ich bin aus Hamburg und möchte gelegentlich nach Hause. So, möchten Sie. Ja, der Frieden. Was wird aus dem Loch, wenn der Käse gefressen ist? Auf die Dauer kann man nicht ohne Frieden leben. Ich möchte sagen, den Frieden gibt's im Krieg auch. Er hat seine friedlichen Stellen. Der Krieg befriedigt nämlich alle Bedürfnisse, auch die friedlichen darunter. Dafür ist gesorgt, sonst möchte er sich ja nicht halten können. Im Krieg kannst du auch kacken wie im tiefsten Frieden. Und zwischen dem einen Gefecht und dem anderen gibt's ein Bier. Sogar auf dem Vormarsch kannst du einen Nicker machen auf dem Ellenbogen. Das ist immer möglich im Straßengraben. Beim Stürmen kannst du nicht Karten spielen. Das kannst du beim Ackerpflügen im tiefsten Frieden auch nicht. Aber nach dem Sieg gibt's Möglichkeiten. Was hindert dich daran, dass du dich vermehrst inmitten all dem Gemetzel, hinter einer Scheune oder woanders? Davon bist du auf die Dauer nie abzuhalten. Und dann hat der Krieg deine Sprösslinge und kann mit ihnen weiterkommen. Nein, der Krieg findet immer einen Ausweg, was nicht gar. Warum sollte er aufhören müssen? Dann kaufe ich also die Waren. Ich verlasse mich auf sie. Jesus, die Katrin. Die wartet doch auf den Frieden. Ich hab ihr versprochen, dass sie einen Mann kriegt, wenn's Frieden wird. Ich hab gewonnen, weil Sie so viel geredet haben. Sie zahlen. Katrin! Oh, Katrin! Also, jetzt ist gescheit. Katrin! Ja! Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Wir machen noch ein bisschen Geld. Dann wird der Frieden umso schöner. Also du gehst jetzt in die Stadt zum Goldenen Löwen und holst die Sachen, die wertvolleren. Die anderen holen wir nachher mit dem Wagen. Ist schon alles verabredet. Der Herr Regimentsschreiber begleitet dich. Da kann dir nichts geschehen. Komm, Katrin, sei gescheit. Lass dir nichts wegnehmen. Denkst an deine Aussteuer. Können Sie mit dem Schreiber gehen lassen? So hübsch ist sie nicht, dass sie mir einen ruinieren tät. Wie Sie so Ihren Handel führen und immer durchkommen, das habe ich oft bewundert. Ich verstehe es, dass man sich Courage geheißen hat. Arme Leute brauchen Courage. Warum? Sie sind verloren. Schon das Aufstehen in der Früh und in ihrer Lage, dass sie einen Acker umpflegen und den Krieg, dass sie einen Kaiser und einen Papst dulden. Dazu gehört wohl eine unheimliche Courage, denn die kosten ihnen das Leben. Sie müssen einander den Henker machen und sich gegenseitig abschlachten. Wenn sie einander da ins Auge schauen wollen, dazu braucht es wohl Courage. Sie könnten ein bisschen Brennholz machen. Ich bin eigentlich Seelsorger und nicht Holzhacker. Ich habe aber keine Seele, dagegen brauche ich Brennholz. Was ist das für eine Stummelpfeife? Halt eine Pfeife. Nein, nicht halt eine, sondern eine ganz bestimmte. So? Das ist die Stummelpfeife von dem Koch vom Oxesterner Regiment. Das war ein sehr netter Mensch. So. Das nennen Sie einen netten Menschen. Ich nicht. Ich bin weit entfernt, ihm was Böses zu wünschen. Aber nett kann ich ihn nicht nennen. Eher einen Don Juan, einen raffinierten. Schauen Sie die Pfeifern, wenn Sie mir nicht glauben. Sie werden zugeben, dass sie allerhand von seinem Charakter verrät. Ich sehe nichts. Gebraucht ich sie. Durchgebissen ist sie. Halb. Ein Gewaltmensch. Das sind die stummen Pfeifer einer rücksichtslosen Gewaltmenschen. Das sehen Sie daran, wenn Sie noch nicht alle Urteilskraft verloren haben. Hacken Sie mir nicht mein Hacklotz durch. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin kein gelernter Holzhacker. Ich habe Seelsorgerei studiert. Hier werden meine Gaben und Fähigkeiten missbraucht zu körperlicher Arbeit. Meine von Gott verliehenen Talente kommen überhaupt nicht zur Geltung. Das ist eine Sünde. Sie haben mich nie predigen hören. Ich kann Ihnen ein Regiment nur mit einer Ansprache so in Stimmung versetzen, dass es den Feind wie eine Hammelherde ansieht. Ihr Leben ist Ihnen wie ein alter, verstunkener Fußlappen, den Sie wegwerfen in Gedanken an den Endsieg. Gott hat mir die Gabe der Sprachgewalt verliehen. Ich predige, dass Ihnen Hören und Sehen vergeht. Ich will aber gar nicht, dass mir Hören oder Sehen vergeht. Was mache ich denn dann? Courage, ich habe mir oft überlegt, ob Sie mit Ihrem nüchternen Reden nicht nur eine warmherzige Natur verbergen. Auch Sie sind ein Mensch und brauchen Wärme. Ja, wir kriegen es halt am besten warm, wenn Sie ein bisschen Brennholz machen. Sie lenken ab. Im Ernst, Courage. Ich frage mich mitunter, wie es wäre, wenn wir unsere Beziehungen ein wenig enger gestalten würden. Ich meine, nachdem uns der Wirbelsturm der Kriegszeiten so seltsam zusammengewirbelt hat. Ich finde Sie eng genug. Ich koche Ihnen was und Sie betätigen sich, hacken zum Beispiel Brennholz. Sie wissen, was ich mit enger meine. Das ist keine Beziehung mit Essen und Holzhacken und solchen niedrigen Bedürfnissen. Lassen Sie Ihr Herz sprechen, verhärten Sie sich nicht. Kommen Sie mir nicht mit der Axt auf mich los. Das wären mir zu enge Beziehungen. Ziehen Sie sich ins Lächerliche. Ich bin ein ernster Mensch und habe mir überlegt, was ich sag. Für die Prediger? Seien Sie gescheit, ja? Ich will Ihnen nicht den Kopf waschen müssen. Sie sind mir sympathisch. Auf was ich aus bin, ist mich und meine Kinder mit dem Wagen durchbringen durch den Krieg. Gerade jetzt gehe ich ein Risiko ein mit Waren einkaufen, wo der Feldhauptmann gestorben ist und alles vom Frieden redet. Und was wollen denn Sie machen, wenn ich ruiniert bin? Das haben Sie nicht überlegt, Kammerns. Seien Sie gescheit. Hacken Sie uns ein bisschen Brennholz. Dann haben wir es abends warm. Das ist schon viel in solche Zeiten. Katrin, was ist denn? Bist du überfallen worden? Auf dem Rückweg? Die Wunde ist gar nicht schlimm. Das ist nur eine Fleischwunde. Ich verbinde sie dir und in 2 Wochen ist die geheilt. Schmeiß doch das Zeug weg. Sind schlimmer wie die Tiere. Schuld sind die, wo Krieg anstiften. Sie kehren das Unterste zu Oberst in die Menschen. Hat dich der Schreiber nicht zurückbegleitet? Das kommt davon, weil du eine anständige Person bist. Da scheren sie sich nicht drum. Die Wund ist gar nicht schlimm. Das ist nur eine Fleischwund. Und in 1 Woche ist die geheilt. So. Jetzt ist verbunden. Sei still, Katrin. Katrin, ich hab dir insgeheim was aufgehoben. Da wirst schauen. Gell? Da schaust. Na schau. Die Stecke schon von der Yvette. Die hast du doch immer haben wollen. Schnell zieh's an, bevor es mich reut. Nix bleibt zurück. Und die Schuhe sind noch gut. Ich hab's eingeschmiert aufgehoben. Hoffentlich ist sie nicht verunstaltet. Eine Narb wird bleiben. Auf den Frieden braucht die nicht mehr warten. Die Sachen hat sie sich nicht nehmen lassen. Ich hätte sie vielleicht nicht so einschärfen sollen. Möcht wissen, was in der ihren Kopf vorgeht. Einmal ist sie eine Nacht ausgeblieben, nur einmal in all die Jahr. Ich hab nicht herausgebracht, was die erlebt hat. Ich hab mir eine Zeit lang darüber den Kopf zerbrochen. Jo. Das ist der Krieg. Eine schöne Einnahmequelle. Jetzt begraben Sie den Feldhauptmann. Das ist ein historischer Augenblick. Mehr ist ein historischer Augenblick, dass meine Tochter was aufgehaut haben. Die ist schon halb kaputt. Ein Mann kriegt die nicht mehr. Und dabei ein solcher Kindernarr. Stumm ist auch nur wegen dem Krieg. Ein Soldat hat ihr als Kleines was in den Mund geschopft. Den Schweizer K. sehe ich nicht mehr. Und wo der Eilef ist, weiß Gott, der Krieg soll verflucht sein. Ich lass mir den Krieg von euch nicht madig machen. Es heißt, er vertilgt die Schwachen. Aber die sind doch auch hin im Frieden. Nur der Krieg nährt seine Leute besser. Und geht herüber deine Kräfte, bist du beim Sieg halt nicht dabei. Der Krieg ist nichts als die Geschäfte. Und statt mit Käse ist's mit Blei. Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ. Der Schnee schmützt weg die Toten ruhen. Und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken nun. 1632 fällt der Schwedenkönig Gustav Adolf in der Schlacht bei Lützen. Ein Friede droht Mutter Courages Geschäft zu ruinieren. Ihr kühner Sohn Eilif vollbringt eine Heldentat zu viel und findet ein schimpfliches Ende. Was ist denn das für ein Geläut mitten in der Woche? Was schreien Sie? Frieden! Frieden? Sagen Sie mir nicht, dass Frieden ausgebrochen ist, wo ich gerade neue Waren einkauft habe. Courage, ein Besuch. Courage! Ich habe noch fürs Brücken des Tates. Ich komme, sobald ich Zeit habe, zu einem kleinen Breck herüber. Ich habe Ihren Brandewein nicht vergessen, Frau Fühling. Das ist der Koch vom Feldhauptmann nach all den Jahren. Zieh mein geistliches Gewand an. Wo ist denn der Eilif? Warte, der ist noch nicht da? Der ist doch gestern von mir weggelobt, der wollte doch vor mir bei Ihnen sein. Katrin, der Eilif kommt! Katrin, hol ein Glas Schnaps für den Herrn Lamm. Was denn? Du ein bisschen Haartreber und fertig. Der Herr Lamm ist kein Fremder. Sie will nicht aus dem Wagen. Sie macht sich nichts aus dem Frieden. Er hat zu lange auf sich warten lassen. Was ist? Ich hol einen Schnaps. Ja, der Friede. Koch, Sie treffen mich im Unglück, Ich bin ruiniert. Oh. Das ist auch Rotpech. Der Frieden bricht mein Haus. Ich habe auf dem Feldprediger sein Rad neue Waren einkauft. Und jetzt wird sich alles verlaufen und ich sitze auf meine Waren. Wie konnten Sie auf den Feldpredikanten holen? Wenn ich damals Zeit gehabt hätte. Helas sind die Katholischen zu schnell gekommen. Dann hätte ich sie vor dem gewarnt. Da ist ein Obstneider und Smeer ab. So, der führt nübe, hat große Wut. Was? Er hat mir das Geschirr waschen und den Wagen ziehen helfen. Och, der hat ziehen. Der wird Ihnen auch sicher ein paar von seinen Witze erzählt haben, wie ich den kenne. Der hat eine ganz unsäubere Anschauung vom Weib. Ich habe meine Moral vergebens bei ihm geltend gemacht. Der ist unsolid. Sind Sie solid? Als ich nichts bin, solid bin ich. Sie, das ist nichts solid. Hm? Ich hab nur einen gehabt, wo solid war, Gott sei Dank. So schinden habe ich mich mein ganzes Leben lang nicht müssen. Die Betten von den Kindern hat er im Frühjahr verkauft. Sie empfehlen sich nicht bei mir, wenn Sie eingestehen, dass Sie solid sind. Sie haben immer noch die Haare auf die Zähne. Aber ich wadere wiederum. Sagen Sie mir nicht, dass Sie 5 Jahre lang von meinen Haaren auf die Zähne geträumt haben. Doch. Und nun sitzen wir hier. Die Friedensglocken läuten. Ihr Branntewein ist ja berühmt in der ganzen Christenheit. Ich möchte nur wissen, wie die den Sold auszahlen wollen. Hm. Wo bleibe ich denn sonst mit meinem berühmten Branntwein? Hm. Habt ihr ausgezahlt bekommen? Nicht direkt. Darum haben wir uns auch aufgelöst. Ich habe mir gedacht, unter diesen Umständigkeiten, was soll ich bleiben? Ich besuche diese Freunde. Ja, und so sitze ich nur hier. Ihnen gegenüber. Das heißt, Sie haben nichts. Mit dem Glockengebammel sollten Sie endlich aufhören. Ich käme gerne in einen Handel mit was. Ich hab keine Lust mehr, den Kock zu spielen. Ich soll ihn aus Baumwurzeln und Schuhenleder was zusammenprützeln und dann gießen sie mir die heiße Suppe ins Gesicht. Und heute Koch? Uiui. Das ist ein Hundenleben. Wir sprechen later darüber. Ist noch gut, das Gewand. Nur ein paar Motten waren drin. Ich hab noch ein Hühnchentopplöcke mit Ihnen. So. Jawohl. Weil Sie eine erlehnstande Dame zu einem Einkauf von überflüssigen Waren geraten haben, unter Angabe der Krieg geht ewig. Ich weiß nicht, was Sie das angeht. Wollen gebeten, lose Zeugs! Wie können Sie eine Prokuratie vom fremden Mensch einmischen? Mit ungewöhnlichen Ratschlagen? Wer mischt sich ein? Ich hab nicht gewusst, dass Sie eine enge Freundin von dem Herrn sind und ihm Rechenschaft schuldig sind. Regen Sie sich nicht auf. Der Koch sagt nur seine Meinung und Sie müssen eingestehen, dass Ihr Krieg eine Nieten war. Courage, Sie sollten sich nicht am Frieden versündigen. Sie sind eine Hyäne des Schlachtfeldes. Was bin ich? Wenn du also noch einen kennst, mein Freund, den beleidigen, dann kriegst du den Meid. Mit Ihnen rede ich nicht, Sie haben zu durchsichtige Absichten. Aber wenn ich Sie, Frau Vierling, den Frieden entgegennehmen sehe, wie ein altes, verrotztes Sacktuch, mit Daumen und Zeigefinger, ja, dann empöre ich mich, menschlich. Denn sehe ich, Sie wollen keinen Frieden, sondern Krieg, weil Sie Gewinne machen wollen. Aber vergessen Sie dann auch nicht den alten Spruch? Wer mit dem Teufel frühstücken will, muss einen langen Löffel haben. Mit Ihnen rede ich nicht mehr über Krieg und Frieden. Im Übrigen verbitte ich mir die Hyäne, wir sind geschiedene Leute. Warum beklagen Sie sich denn über den Frieden, wenn alle Menschen aufatmen? Wegen paar alten Klamotten in Ihrem Wagen. Meine Waren sind keine alten Klamotten. Davon lebe ich und Sie haben es bisher auch. Also vom Krieg, aha. Aha. Als ausgewachsener Mensch hätten sich sagen sollen, dass man keinen Rat gibt. Frau Vierling, unter diesen Umständigkeiten könnt ihr nichts Besseres tun, als straks in der Stadt loben. In gewisse Waren verkuben, vor die Präsener in Kelder gehen, auf ein Assgraue Sink. Na, freut, freut, tag gern. Sie haben keine Minute zu verließen. Das ist ein ganz guter Gedanke. Hm? Ich glaube, ich mache. Weil der Koch es sagt. Warum haben denn Sie es nicht gesagt? Er hat ganz recht. Geh besser auf den Markt, Lamp. Mit mir sollten Sie nicht hinstellen. So ein Hahnenstreit passt sich nicht vor die hässliche Wand. Wenn Sie jetzt nicht das Maul halten, ermorde ich Sie, ob sich das passt oder nicht. Und als Sie nicht so ein gottloser Lump geworden werden, können Sie nie eine Kanzel bestechen. Köch wird man nicht gebräuchen. Zum Kochen ist nichts da. Aber geglaubt, oh, geglaubt wird immer noch. Daran hat sich nichts verändert. Herr Lamp, ich muss Sie bitten, mich hier nicht hinauszudrängen. Seit ich verlumpt bin, bin ich ein etwas besserer Mensch geworden. Ich könnte Ihnen nicht mehr predigen. Folglich, wohin sollte ich denn jetzt gehen? Hallo, Leute. Ist das bei der Courage? Ganz recht. Und mit wem haben wir das Vergnügen? Mit der Priestin Starnberg, gute Leute. Wo ist die Courage? Courage? Die Obristin Starnberg möchte Sie sprechen. Komm schon. Ich bin die Yvette. Wo ist die Yvette? Nur nachschauen, wie es geht. Peter. Yvette. Wie kommst denn du daher? Im Vierspanner, Madameken. Ach, ihr kennt's euch. Intim? Ich möcht's meinen. Jedenfalls schön, dass ich dich treffe, da kann ich dir sagen, was ich über dich denk, Lump. Sagen Sie es nur genau, aber warten Sie, bis die Courage heraus ist. Ja, warum bist denn du in Trauer? Steht's mir nicht? Mein Mann, der Priest, ist vor ein paar Jahren gestorben. Was? Der Alte, der beinahe meinen Wagen gekauft hat? Sein älterer Bruder. Wenigstens eine, die es im Krieg zu was gebracht hat. Auf und ab und wieder auf ist er gegangen. Sie haben versprochen, Sie sagen, was Sie über diesen Herrn hier denken, Frau Priest. Mach keinen Stunk hier, Yvette. Das ist ein Freund von mir, Yvette. Das ist der Pfeifenpeter. Oh, klar, doch, die Spottnamen. Ich heiße Peter Lamp. Was? Der Pfeifenpeter, wo die Weiber irrsinnig gemacht hat. Ich muss mich setzen. Und seine Pfeife hab ich aufgehoben. Herausgerauft. Ein Glück, dass ich Sie vor dem warnen kann. Das ist der Schlimmste, war der ganzen flandrischen Küste herumgelaufen ist. An jedem Finger eine, wo ins Unglück gebracht hat. Ja, aber dich habe ich doch scheint mir mehr ins Glück gebracht. Steh auf, wenn eine Dame dich ins Gespräch zieht. Wie ich diesen Menschen geliebt habe. Und zu gleicher Zeit hat er eine kleine Schwarze gehabt mit krummen Beinen. Der hat er auch ins Unglück gebracht, natürlich. Ach, das ist doch gar nicht mehr wahr, so lange ist er all her. Halt's Maul, trauriger Ruin. Aber hüten Sie sich vor dem. So einer bleibt gefährlich. Auch im Zustand des Verfalls. Oh, Gott sei Dank. Ich muss in die Stadt meine Waren losschlagen, bevor die Preise ins Aschgraue sind. Lump miserabel. Vielleicht hilfst du mir beim Regiment mit deinen Verbindungen. Hurenbock, Verfluchter. Katrin, ja, nichts mehr, dass der Kirch, stattdessen gehen wir auf den Markt. Abgefeimter Verführer. Und wenn der Reilif kommt, geben sie ihm was zu trinken. Dass mich sowas einmal vom geraden Weg hat abbringen können. Ich hab's nur meinem guten Stern zu verdanken, dass ich dennoch in die Höhe gekommen bin. Aber dass ich dir jetzt das Handwerk gelegt habe, wird mir der Reinst oben angerechnet. Pfeifen, Peter. Komm's, Courage. Lumpen, Gott verdomme! Flams knowledge. Ich möchte unserer Unterhaltung das Wort zugrunde legen. Gottes Mühlen malen langsam. Und Sie beschweren sich über meinen Witz. Ich hab kein Glück mehr. Ich sag halt, wie es ist. Ich habe auf eine warme Mahlzeit gehofft. Ich bin 14 Tagen gelobt durch verbrannte Dortmund und Landschaften. Ich bin ausgehungert. Der Sohn von der Courage, der Eilig, der kann es bezeugen. Wir haben tagelang nichts zu fretten gekriegen. Du kletzt das Flams Knowledge da über mich. Und die Courage kriegt ein ganz falsches Bild von mir. Ich glaube, ich krabbe auf, was? Ich nehme die Beine vor sie Trockes. Ich glaub's auch. Feldpredikant, mir hängt der Friede schon wieder zum Halse raus. Die Menschheit wird hingehen, du Führenswart! Was ist Sonniges von Kindesbeinen ab? Ich wollte, ich könnte im Feldhauptmann. Wer weiß, wo Dino ist, wer so einen fetten Kapaun braten. So mit Senfsauce und gelbe Rüben. Rotkohl. Zum Kapauen Rotkohl. Ja, aber er hat gelbe Rüben gewollt. Hat nichts verstanden vom Essen. Nee. Aber Sie haben immer tapfer mitgefressen. Mit Widerwillen. Jedenfalls müssen Sie zugeben, dass das noch Zeiten waren. Das würde ich eventuell noch zugeben. Wo ist die Mutter? Was ist denn mit dir los? Ich habe gehört, sie ist am Ort. Er hat mir es gerichtet, dass ich sie noch besuchen darf. Wo führt ihr denn hin? Nicht zum Guten. Was hat er angestellt? Am Bauern ist er eingebrochen, die Frau ist hin. Wie hast du das machen können? Ich habe nichts anderes gemacht als vorher auch. Ja, aber mal mitten in den Frieden. Halt das Maul. Kann ich mich hinsetzen, bis sie kommt? Dazu hat's keine Zeit. Im Krieg haben sie ihn dafür geehrt. Zur Rechten vom Feldhauptmann ist er gesessen. Da war's Kühnheit. Den Bauern sein Vieh wegnehmen, was wir daran kühn. Das war töricht von dir. Wenn ich töricht gewesen wäre, wäre ich verhungert, du Klugscheißer. Ja, jetzt, weil du klug bist, geht dir der Kopf auf, du Idiot. Könnte man nicht mit dem Profoss reden. Komm. Was sollen wir deiner Mutter ausrichten? Sag ihr, es war nichts anderes. Sag ihr, es war dasselbe. Aber sag ihr gar nichts. Ich gehe mit dir deinen schweren Gang. Ich brauche keine Pfaffen. Das weißt du noch nicht. Feldpredikant, ich werde doch was sagen müssen. Die wird ihn doch noch sehen wollen. Sagen Sie ihr lieber nichts. Höchstens er war da. Und kommt wieder. Vielleicht morgen. Inzwischen bin ich zurück. Du kannst ihr beibringen. Smirla. Hey, Holla. Wollen Sie nicht aus dem Wagen kommen? Ich bin der Feldhauptmann. Sein Koch. Ich kann nicht ja begreifen, dass ich vor dem Frieden verbergen. Ich möchte auch. Davon bin ich auch als satt. Haben Sie nicht etwas zu essen für mich? Ich hatte wohl Lust auf ein Stück Speck. Ein kleines Stückchen Brot. Die Rippe entruht sich nicht. Hat die Decke über den Kopf geschlagen. Hoch! Was los? Frieden ist schon wieder raus, seit 3 Stunden. Schießen's schon wieder. Gott sei Dank, ich hab meine Waren noch nicht losgeschlagen gehabt. Drinnen in der Stadt schießen sie sich mit den lutherischen. Katrin! Wacken! Frieden ist schon wieder raus. Von Eilif habe ich nichts gesehen. Möcht wissen, wo der steckt. Ja, was mit der ihm Eilif los? Der Eilif war da. Was? Der musste nur gleich wieder weg. Das ist gescheit. Dann sehe ich ihn unterwegs. Ich gehe mit die Unteren jetzt. Wie schaut er denn aus? Wie immer. Der wird sich nie ändern. Den hat mir der Krieg nicht nehmen können. Der ist gescheit. Helfen Sie mir packen. Sagen Sie, hat er was erzählt. Wie steht er sich denn mit seinem Feldhauptmann? Hat er was von seinen Heldentaten berichtet? Ja. Eine Heldentat hat er, höre ich, noch einmal wiederholt. Sie erzählen mir es später, das 12. bricht schon auf. Halt, bring, packen! Was denn? Frieden ist schon wieder raus. Was machen denn Sie? Ich lade mir Anwerb. Sie, da mache ich Ihnen einen Vorschlag. Wo ist denn der Feldprediger? Auf der sind die Stadt mit der Meile. Na, dann kommen Sie mit mir. Ich brauche eine Hilfe. Die Geschichte mit der Ewe? Hat ihm nichts geschadet in meinen Augen. Wo es rauft, gibt's Feier. Kommen Sie mit? Ich sag die nein. Dann schmeißen Sie ihr Zeug rein. Schnell, die Puten. Spannen Sie rein. Das 12. ist schon aufgebrochen. Hoffentlich sehe ich den Eilif heute Nacht. Das ist mir der Liebste von allen. Ein kurzer Frieden war's und schon von Ulm nach Metz. Von Metz nach Mähren. Mutter Courage, die ist dabei. Der Krieg wird seinen Mann ernähren. Er braucht nur Pulver, zu und Blei. Vom Blei allein kann er nicht leben. Vom Pulver nicht, er braucht auch Leut. Müsst euch zum Regiment begeben. Sonst steht er um, so kommt's noch heut. Der große Glaubenskrieg dauert an. Im Herbst 1634 begegnen wir der Courage im deutschen Fichtelgebirge, abseits der Heerstraße, auf der die schwedischen Heere ziehen. Der Winter in diesem Jahr kommt früh und ist streng. Die Geschäfte gehen schlecht, sodass nur Betteln übrig bleibt. Der Koch bekommt einen Brief aus Utrecht und wird verabschiedet. Ich habe jetzt satt. Anna, ich hab dir nichts gesagt. Aber ich habe einen Brief gekriegt aus Utrecht, dass meine Mutter an der Cholera gestorben ist. Das Wirtshaus gehört mir. Hier ist der Brief, wenn du es glauben willst. Ich zeige ihn dir, wenn es dich auch nichts angeht, was meine Tante darin über meinen Lebenswandel smärt. Ich bin's herumziehen auch satt lang. Manchmal komme ich mir vor wie ein Schlachterhund, zieht's Fleisch für die Kunden und kriegt nichts. Ich hab nichts zu verkaufen und die Leute haben nichts, das nichts zum Zahlen. Für ein Säckel Salz hätten sie mir im Bommerschen schon ihren Pflug abgelassen. Wozu pflügen, es wächst nichts mehr, nur Dorngestrüpp. Im Thüringischen sollen die Bauern schon die jungen Kinder aufgegessen haben. Und in Würzburg haben's die Nonnen bei Raubüberfällen erwischt. Die Welt stirbt aus. Manchmal komme ich mir vor, als ob ich mit meinem Planwagen durch die Hölle fahre. Pech verkaufen oder durch den Himmel Wegzehrung ausbieten für irrende Seelen. Wann ich mit meinen Kindern, wo wir verblieben sind, noch eine Stelle fängt, wo nicht herumgeschossen wird, möchte ich noch ein paar ruhige Jahre haben. Wir könnten das Wirtshaus aufmachen, Anna. Überlege es dir. Ich habe meinen Beschluss gefasst. Ich gehe mit dir oder auch allein nach Utrecht zurück. Und zwar heute noch. Katrin. Ach, lass doch den Katrin. Man muss ja doch sagen, kommt ein bisschen schnell. Katrin, der Koch und ich, wir wollen nach Utrecht. Der hat ein Wirtshaus dort geerbt. Wir hätten unser ausgiebiges Essen, das wäre fein. Und du hättest deine eigene Bettstatt, das passt da. Auf der Straße ist kein Leben auf die Dauer, du tätst verkommen, verlaust bist schon. Ich glaube, wir entschließen uns, Katrin, was? Anna, ich muss ein Wort mit dir allein sprechen. Katrin, geh den Wagen zurück. Ich habe dich unterbrochen, weil es ist ein Missverständnis von deiner Seite, sehe ich. Ich habe nicht geglaubt, ich müsste es eigentlich sagen. Aber wenn nicht, dann muss ich dir das ganz formell sagen. Dass du die mitnimmst, davon kann keine Rede sein. glaube, du verstehst mich. Was? Ich soll die Katrin hier lassen? Ja, aber wie denkst du dir, ist das kein Platz in der Herberge? Das keine mit drei Schankstuben. Wenn wir zwei uns auf der Achterbein stellen, können wir unseren Unterhalt finden. Aber nicht zu drei. Das ist euch geschlotet. Katrin kann auch den Kräuterniersware behalten. Ich hab gemeint, die Katrin könnte in Utrecht einen Mann kriegen. Lass mir nicht lachen. Die einen Mann finden, in dem Alter, stumm und mit der Narbe übers Gesicht. Halt's Maul, red nicht so laut. Ach, was es ist, leise oder laut. Und das ist auch ein Grund, warum sie nicht in der Herberge haben kann. Die Chasten wollen so in sich immer vor Augen. Du sollst nicht so laut reden. Oben ist Licht, wir können beginnen. Ich kann sie nicht allein mit dem Wagen ziehen lassen. Sie vertragt's nicht. Sie hat Furcht vor dem Krieg. Anna, die Herberge ist eine kleine. Warte her! Wir sind ein Hausbewohner. Wir bringen den Vortrag ein Lied von Salomo und Julius Cäsar. Ein anderer große Geisten, denen es nichts genutzt hat. Damit ihr seht, auch wir sind ordentliche Leute und haben es drum schwer durchzukommen, besonders im Winter. Ihr sah den weisen Salomon, ihr wisst, was aus ihm wurde. Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war. Wie groß und weiß war Salomon, und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Weisheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Alle Tugenden sind nämlich gefährlich auf dieser Welt, wie das Kronenlied beweist. Man hat sie besser nicht und ein angenehmes Leben und Frühstück, sagen wir, eine warme Suppe. Ich bin Vorbild, hab keine und möcht gern eine. Ich bin ein Soldat. Aber was hat all meine Kühnheit genützt in all die Schlachten? Nichts! Ich bin hungrig und wäre besser ein Hosenscheißer geblieben und daheim. Denn warum? Ihr sah den kühnen Cäsar dann, ihr wisst, was aus ihm wurd. Der saß wie'n Gott auf dem Altar und wurde ermordet, wie ihr erfuhrt, und zwar als er am kreuzten war. Wie schrie der laut, auch du, mein Sohn, und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, die Kühnheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr da. Kommt darauf. Eine Brennsuppe könnt ihr haben. Wenn ich komme, Abu. Anders ist er auch hier nicht so. Wir haben für nichts in der Kälte gesund. Hol noch die Katrin. Komm, komm, lass. Ich denke lieber was oben für sie ein. Wenn wir zu drei anrücken, kriegen die ihn zurück. Was meinst, wenn ich das gesehen hätte und du wärst weg gewesen? Glaub nicht, dass ich ihm deinethalben den Abschied gegeben hab. Das war wegen dem Wagen. Ich trenne mich doch nicht vom Wagen, wo ich gewohnt bin. Wegen dir ist es gar nicht. Das ist wegen dem Wagen. So. Jetzt machen wir zwei weiter. Und den Koch sein Zeug schmeiß mir raus. Das findet der dumme Mensch. So, der ist raus aus unserem Geschäft. Ein anderer kommt mir nicht mehr rein. Andi, rein. Der Winter geht auch rum. Wie alle anderen. Kein Schnee geben. Schon 16 Jahre dauert nun der große Glaubenskrieg. Über die Hälfte seiner Bewohner hat Deutschland eingebüßt. Gewaltige Seuchen töten, was die Metzeleien übrig gelassen haben. In den ehemals blühenden Ländern wütet der Hunger, nur wenige Landstriche seit ab der Heerstraßen entgehen der allgemeinen Verheerung. Aus einem Bauernhaus hören Mutter und Tochter das Lied von der Bleibe. Und wenn die Schneewind wehen und blasen durch den Tann, was kann uns schon geschehen? Haben ja das Dach gerichtet, mit Moos und Stroh verdichtet. Wohl denen, die ein Dach jetzt haben, wenn solche Schneewind weht. Januar 1636. Die kaiserlichen Truppen bedrohen die evangelische Stadt Halle. Die stumme Katrin rettet die Stadt und stirbt. Der Stein beginnt zu reden. Mutter Courage zieht allein weiter. Der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Ich will keinen Lärm haben, wer schreit dem Haut einen Spieß über die Rübe. Aber wir müssen sie herausklopfen, wenn wir einen Führer haben wollen. Klopfen, das ist ein natürlicher Lärm, Dummkopf. Da kann sich eine Kuh an die Stallwand wälzen. Ist was? Da ist auch noch eine. Das ist alles, was sie wohnt. Das ist mein Sohn. Und das ist eine Stumme. Ihre Mutter ist in der Stadt einkaufen. Für ihren Warenhandel, weil viele fliehen und billig verkaufen. Das sind fahrende Leute, Marketender. Ich ermahne euch, dass ihr euch ruhig verhaltet, sonst beim geringsten Lärm gibt's einen Spieß über die Rübe. Und ich brauche einen, der uns ein Pfad zeigt, wo in die Stadt führt. Hey, du. Komm her. Ich weiß keinen Pfad nicht. Er weiß keinen Pfad nicht. Stehen nicht die Katholischen. Er dient nicht die Katholischen. Gib ihm Spieß in die Seite. Ich tu's nicht ums Leben. Er tut's nicht ums Leben. Ich weiß, was wir klug werd. Zwei Kühe und ein Ochs. Hör zu, wenn du keine Vernunft annimmst, säbel ich das Vieh nieder. Nicht das Vieh. Verschont unser Vieh, Herr Hauptmann. Wir möchten sonst verhungern. Es ist hin, wenn er halsstarrig bleibt. Ich glaube, ich fange mit dem Ochsen an. Muss ich's tun? Ich tu's. Schönen Dank, Herr Hauptmann, dass Sie uns verschont haben. In Ewigkeit. Hab doch gleich gewusst, dass euch der Ochs über alles geht. Die Wachtposten im Turm auf dem Hang oben müssen Sie hingemacht haben, sonst hätte er ins Horn gestoßen. Wenn wir mehr wären. Mit dem Krüppel alleine hier oben. Also wir können nichts machen, meinst du? Nix, nix. Wir können ja nicht hinunterlaufen in der Nacht. Der ganze Hang hinunter ist voll von Und wir hin. Können nicht einmal ein Zeichen geben. Also uns hier oben auch umbringen. Wir können nichts machen. Nix, nix. Bet, Armstier, bet! Wir können nichts machen gegen das Blutvergießen. Herrgott, wenn du schon nicht reden kannst, kannst doch wenigstens beten. Er hört dich, wenn dich keiner hört. Los, ich helfe dir beten. Vater unser, der du bist im Himmel, hör unser Gebet. Lass die Stadt nicht umkommen mit alle, wo drinnen sind und schlummern und ahnen nix. Erweck sie, dass sie aufstehen und gehen auf die Mauern und sehen, wie sie auf sie kommen mit Spießen und Kanonen. In der Nacht über die Wiesen herunter vom Hang. Beschirm unsere Mutter und mach, dass der Wächter nicht schläft, sondern aufwacht, sonst ist es zu spät. Unserem Schwager stehe auch bei, er ist drin mit seinen vier Kindern. Lass die nicht umkommen, die sind unschuldig und wissen von nix. Eins ist unter zwei, das älteste sieben. Vater unser, hör uns, denn nur du kannst helfen. Wir möchten zugrund gehen, warum wir sind schwach und haben keine Spieß und nix und können uns nix trauen und sind in deiner Hand mit unserem Vieh und dem ganzen Hof. Und so auch die Stadt, sie ist auch in deiner Hand und der Feind steht vor den Toren mit großer Macht. Gedenk der Kinder, wo bedroht sind, der Allerkleinsten besonders, der Greise, wo sich nicht rühren können und aller Kreatur. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel als auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Himmel. Jesus, was macht denn die? Ich hatte den Verstand verloren. Hol sie runter, schnell, die bringt uns ins Unglück. Hör auf, du Vieh! Die Kaiserlichen auf uns ziehen! Ich bewerf dich! Hast denn kein Mitleid? Hast du gar kein Herz? Hin sind wir, wenn die auf uns kommen! Ich hab dir's Euch sag ich! Wir sind unschuldig, Herr Hauptmann! Wir können nichts dafür! Die hat sich raufgeschlichen! Eine Fremde! Wo ist die Leiter? Oben. Ich befehle dir, schmeiß die Trommel runter. Ihr seid alle verschworen, dass ihr überlebt gericht. Im Holz drüben haben sie Fichten geschlagen. In den Stamm holen, stochen sie herunter. Mit dem Erlaubnis, dass ich einen Vorschlag mache. Hörst du? Wir machen dir einen Vorschlag zum Guten. Komm herunter, geh mit uns in die Stadt, zeig uns deine Mutter und sie soll verschont werden. Sie traut dir nicht bei deiner Fremde, kein Wunder. Hey, du! Wenn ich dir mein Wort gebe, ich bin ein Offizier und habe ein Ehrenwort. Der ist nicht heilig! Lang dürft ihr nach vorne gehen, das müsst ihr hören drin in der Stadt. Wir müssen einen Lärm machen, größer ist als hier kommen. Mit was können wir einen Lärm machen? Aber wir dürfen doch keinen Lärm machen. Einen unschuldigen Dummkopf, einen nicht kriegerischen. Ich könnte mit der Axt vorschlagen. Ja, hast du. Thank you. Wir müssen den Hof anzünden. Ausräuchern müssen wir sie. Wo ist ein Scheit? Das nützt doch nichts, Herr Hauptmann. Wenn die in der Stadt hier Feuer sehen, dann wissen die doch alles. Sie lacht uns aus. Ich halt's nicht aus. Ich schieß sie runter und wenn alles hin ist. Hol die Kugelbüchs. Ich hab's. Da drüben steht ihr Wagen. Wenn wir den zusammenschlagen, dann hört die auf, die haben nichts als den Wagen. Hey du! Wir hauen deinen Wagen zusammen, wenn du dich mit Schlagen aufhörst. Bleibt der Dreckskerl mit der Kugelbüchs? Können in der Stadt drinnen nichts gehört haben, sonst möchten wir Geschütz hören. Sie hören dich gar nicht. Ja, brüst dein Schaum vom Mund. Schäme ich, sie kommt vors Kriegsgericht. Und jetzt schießen wir dich ab. Ein letztes Mal. Schmeiß die Trommel runter. Schlag weiter! Sonst sind alle hin! Schlag weiter! Schlag weiter! Schlag den mir! Feuer! Schluss ist mit dem Lärm. Sie hat's geschafft. Sie müssen fort, Frau. Dahinter ist nur mehr ein Regiment. Allein können's nicht weg. Jetzt schlaft sie. Was raschelt im Stroh? Nachbarsbelg greinen und meine sind froh. Nachbars gehen in Lumpen und du gehst in Seid. Aus'm Rock von einem Enkel umgearbeitet. Nachbars hang kein Brocken und du kriegst deine Tort. Ist sie dir zu trocken, dann sag nur ein Wort. Eia, Popeia, was raschelt im Stroh? Der eine liegt in Polen, der andere ist, wer weiß wo. Sie hätten ja nichts von die Kinder von ihren Schwager sagen sollen. Wenn es nicht in die Stadt gegangen wäre, ihren Schnitt machen, wäre es vielleicht nicht passiert. Jetzt schlaft sie. Die schläft nicht, Frau. Sie müssen's einsehen, die ist hin. Sie selber müssen los, endlich. Dahinter sind der Wolf. Und was noch schlimmer ist, die Marodeure. Jo. Haben's denn niemand sonst, wo's hingehen könnten? Doch. Einen. Den Eilif. Den müssen's finden. Für die da sorgen wir, dass sie ordentlich begraben wird. Da können sie ganz beruhigt sein. Da haben sie was für die Auslagen. Eilen sie sich. Hoffentlich, da ziehe ich den Wagen allein. Wird schon gehen. Ist nimmer viel drin. Ich muss wieder ins Geschäft kommen. Mit seinem Glück, seiner Gefahren, der Krieg erzieht sich etwas hin, der Krieg erzieht sich etwas hin.